Dorfschönheiten sammeln. Und damit begrüße ich zur aktuellsten Folge die Dorfschönheiten, den Avengers der Podcast-Szene. Bei mir an unserer Seite, an meiner Seite, Peter Stolze. Hallo. Und Richard, Rick Hart. Rick Hart. Rick Hart ist für heute wieder am Start, zwei Folgen in Folge quasi. Jo, Leute. Wir haben heute einen Pilot vor uns. Wir machen experimentieren mal was Neues. Und es ist gleichzeitig die Dorfschönheiten Gartenfete. denn wir sind in Peters Garten und erfreuen uns unserer Gesundheit. Aber erstmal beginnen wir mit den nach wie vor schönen und unterhaltsamen Thema des Openings. Peter, was gibt's Neues? Jo, hallo nochmal. Also, so viel ist nicht passiert, ist eine Woche jetzt vergangen, seit der letzten Aufnahme. Ihr wisst es ja, wir waren total investigativ unterwegs und auch der Gaudi ist nicht zu kurz gekommen. Und es gab Gewinne, Gewinne, Gewinne, wie immer. Genau. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ich hoffe sowas von, dass man die Musik nicht mehr erkennt jetzt im Hintergrund, ey. Ja, das hoffe ich auch. Also vielleicht könnt ihr das eine oder andere musikalische Tröpfchen raushören. Raushören, ja. Aber das trägt nur zur Stimmung bei. Genau. Zur Dorfschönheiten-Gartenfete. Richard, wenn du rülpst, musst du sagen, Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Entschuldigung, es ist sonst nicht meine Art. Okay. Also, diese Woche, ich habe eine Serie geguckt, die habe ich tatsächlich noch durchgekriegt, also für mich ungewöhnlich. Gut, es waren 8 Folgen, aber die wurde mir wärmstens empfohlen. Und zwar Stranger Things, Staffel 3. Die habe ich ja schon geguckt. Ach so. Nee, The Boys. Quasi die Leute, die euch heute auch diesen Podcast, über diesen Podcast begleiten. The Boys habe ich geguckt. Ja. Eine Serie auf Amazon Prime über Superhelden. Ach so, stimmt, das heißt schon, ja. Genau. Ja, jetzt muss ich über Superhelden, die quasi totale Arschlöcher sind. Also, nicht total. Also, es ist nicht schwarz und weiß zu sehen, das ganze Thema, sondern, es gibt viele Graustufen und dazwischen noch ein paar Facetten. So, alles ist durchmischt, ihr wisst. Ganz viel Grau. Aber auch schwarz und weiß irgendwie. Es hängt alles miteinander zusammen. Es hängt alles zusammen. Das ist so ein Grundsatz, den man rausbesorgen kann. Eine Weisheit von Dr. Sonnet. Also. Salü. Bei The Boys geht's darum, geht's drum um ein großes Unternehmen, Wort genannt, das ganz viele Superhelden unter Vertrag hat. Also, es gibt da ganz viele Seitenhiebe auf diese ganze Filmindustrie und sowas, Filmlandschaft, Superhelden gerade. Also Leute, die Marvel, die sie hassen gerade oder was gerade so abgeht, die Kinotrends, die werden da ihren größten Spaß mit haben. Mhm. Und ich bin ja bekanntlich eigentlich, ich gehe an jeden Film eigentlich. Ich habe daran trotzdem einen Spaß und fand einfach diesen Ansatz von The Boys super geil, weil es ist schön splatterig, also schön blutig, also Köpfe wegrasieren und sowas, Köpfe zerplatzen beim Geschlechtsverkehr und so Zeug. Es springt mal so eine Art Ant-Man in kleiner Version in eine Vagina rein, einfach mal und so Sachen. Also es ist eine Superhelden-Serie für Erwachsene. Hat man sehr gut. Ja. Keine Verwechslungsgefahr mit Serbien-Film. Nee. Okay. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe aber ich auch nicht. Nur Schlechtes drüber gehört, was in dem Zusammenhang irgendwie gut zu sein scheint, weil jeder auf diese krasse Brutalität dieses Films irgendwie zu stehen scheint irgendwie oder das, ja, wie soll man sagen, es hat eine Faszination wahrscheinlich, warum man so einen Film macht, glaube ich, das ist es, glaube ich, und man kann dann wie bei so einem Unfall nicht mehr weggucken, aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen, ich habe ihn nicht gesehen, ja, bei The Boys ist das ein bisschen ähnlich, also man, The Boys are back in town. Man hat richtig absurde Szenen, wie zum Beispiel, wenn ein Baby mit Laserstrahlen aus den Augen schießt und dann einer der Protagonisten das Baby nimmt und als Waffe verwendet, um andere Leute zu zerschreddern. Das habe ich sehr gefeiert, solche Szenen. Also wenn er dann mit diesem Baby wie wird mit einer Waffe rumrennt durch den Raum, durch den Saal und einfach die Soldaten zersäbelt, habe ich wirklich laut gelacht. Ich glaube, bei dieser Serie ist auch Seth Rogen ein bisschen mit drin. Der ist ja sowieso durch Sausage Party zum Beispiel auch bekannt für so seine Kritik, so die er auch gesellschaftsdienlich ausübt. Also ich weiß nicht, habt ihr Sausage Party gesehen? Nein. Nee. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film... Achso, du hast ja Seth Rogen, gell? Oder war das nicht so? Aber in Seth Point? Rogen? Nee, Quatsch. Du meinst den anderen, der so ähnlich aussieht. Nur Gutes drüber gehört. Will Ferrell, meinst du? Will Ferrell. Will genau, Ferrell. Den hast du so sehr. Ich hasse ihn nicht, ich mag ihn aber nicht. Okay. So, ich sehe ihn halt nicht gerne, weil ich das mag den nicht. Ich habe da von einem Bekannten nur Gutes drüber gehört. Von mir wahrscheinlich, ja. Ja. Sausage Party ist ein Film. Nein. Sausage Party ist ja zum Beispiel so eine Religionskritik. Ach so. Sausage Party endet mit einer riesen Orgie zum Beispiel. Geil, stark. Und am Anfang geht es die ganze Zeit so drum, dass diese Lebensmittel quasi die Menschen vergöttern, wie es wären, dass hier eben ihre Götter, im wahrsten Sinne des Wortes, und denken so, ah, bald werden wir erlöst, dann kommen wir ins Jenseits, wenn die uns kaufen, dann gibt's nur noch Party und sowas, und dann kommen sie auf den Tisch und werden zersäbelt und alles, und dann merken sie, oh, unsere Götter sind gar nicht so anbetungswürdig, wir müssen uns da ein bisschen los von machen, und am Ende gibt's halt eine fette Orgie im Supermarkt, also so wie du es noch nie gesehen hast von Lebensmitteln, wenn der Donut da quasi durch das Loch des Donuts quasi dafür verwendet wird, für das, was man immer gedacht hat. Den muss ich mal gucken. Oder auch nicht. Also der ist richtig, also stark, die Orgie, die am Ende abgeht, also so hast du Orgien mit Lebensmitteln noch nie gesehen, glaube ich. Ich hab laut gelacht am Ende, wirklich. Also das ist so absurd. Da bekommt das neudeutsche Wort Foodporn eine ganz andere Bedeutung. Ist wirklich Foodporn am Ende. Aber ich hab's gefeiert. Da sind wirklich so mehrere geile Anspielungen auch drin, wirklich gesellschaftskritisch. Also wenn du das vor Augen hast, das wusste ich ja nicht, dass der so gesellschaftskritisch ist, der Film. Ich hab den echt gefeiert. Hätte ich nicht gedacht. Ich hab den erst für eine total bescheuerte Komödie gehalten, diesen Film. Mhm. Aber ich habe dann mit einem guten Kumpel gesehen, beziehungsweise mit mehreren guten Freunden. Also der, dessen Name nicht genannt werden darf, war mit dabei. Und der hat mir das gleich gesagt, dass es eigentlich eine Religionskritik ist. Und dann habe ich da so mit einem anderen Auge von vornherein drauf geguckt. Okay. Hab gedacht, krass, hätte ich das jetzt nicht gewusst, hätte ich den komplett anders gesehen wahrscheinlich. Ja. Der Film hätte gedacht, was für eine Scheiße. Kurzer Exkurs, ganz kurz. Mhm. Der das Namen nicht genannt wird, da würde ich gerne nachher nochmal was drüber berichten. Da habe ich nämlich eine heiße, brandneue News. Okay. Investigativer Scheiß, später. Aber abseits von euch, wahrscheinlich. Privat? Nee, hier. Ah, okay, gut. Sollen ja alle mitbekommen. Ach so, okay. Dieses Grinsen, Leute. Okay. Super investigativ. Okay, zurück zu The Boys. Ach so, okay. Genau. Es gibt da einige Helden, die eben dann entsprechend starke Ähnlichkeit vor allem zu DC-Helden haben, in meinen Augen. Also es gibt da die Seven, nennen die sich. Das sind quasi die größten 7 Helden. Und da ist der Anführer quasi von diesem Gespann ist Homelander. Und der, ich finde die Namen auch so lustig. Homelander. Und der trägt natürlich richtig passend zu seinem Namen. Der lebt das Patriotische von Amerika quasi. Also ist auch super gesellschaftskritisch, diese Serie. Und der steht quasi für Patriotismus. Der trägt als Umhang... Michael Moore. Was meint er, welche Farbe sein Umhang hat? Homelander. Rot. Ja, ist auch mit drin? Na, schwarz-weiß-rot. Tschitscherin-grün. Nee, blau-weiß-rot. Jawohl. Er trägt nämlich einfach mal als Umhang die Amerika-Flagge. Oh. Hab ich laut gelacht, wo ich das erste Mal gesehen habe. Oh. Also richtig übertrieben. Und dann ist natürlich so, Wort... schlachtet quasi diese Helden aus und macht auch Filme mit denen. Also die haben wirklich tatsächliche Fähigkeiten, aber sie nutzen das quasi ähnlich zum ganzen Marvel Cinematic Universe quasi als Marke. Mhm. Jeder Held ist eine Marke für sich und die versuchen natürlich alles zu vertuschen, was nicht zu dem seinem Standing passt irgendwie oder zu dem, was er vertritt oder was die Leute in ihm sehen. Das heißt, ein Superheld, der für Ehrlichkeit steht, der kann nicht hier irgendwo rumhuren im Bordell oder sowas, gell? Das heißt, sowas wird alles vertuscht. Es gibt ganz geheime Clubs, in denen die Superhelden da eben in der Muschi springen als Mini-Version und sowas. Das gibt's alles. Oder irgendwelche Gummileute, die es quasi rüberdehnen und von einem blasen lassen und dann auf der andere Bank rüber sich quasi gummieren und sich mit anderen Leuten... Ja, wirklich. Er dehnt sich da quer über den Flur drüber und knutscht mit zwei anderen rum und kriegt nebenbei einen geblasen, so ungefähr, weißt du? Also, ich habe diese Serie extrem gefeiert, weil es einfach so diese Superhelden verknüpft mit Drogen, dieses Superhelden-Thema mit Drogen, abgefahrenen Scheiß. Superhelden sind eben teilweise einfach Arschlöcher, Arschgeigen, wo du denkst, die wissen, was sie können, aber nutzen es eben auch teilweise für sich aus. Und dann eben auch so diese Art und Weise, wie sie teilweise dieses Scheinheilige ausspielen. Also Homelander wirkt am Anfang noch als einer der aufrichtigsten Helden, weil er eben so eine Superman-Ähnlichkeit hat, also der ist unverwundbar, kann fliegen, Laserstrahlen aus den Augen schießen, ist jetzt nicht super schnell, hat kein Eisatem oder sowas, ist nicht gegen Kryptonit verwundbar oder sowas, kann zumindest nicht durch Zink durchgucken. Aber die haben alle zum Beispiel jetzt keine typischen Superhelden-Schwächen, wie man es manchmal kennt. Also das ist nicht gar nicht so extrem Comic-Relief-artig aufgebaut, die Serie. Sondern am Ende sind es relativ menschliche Schwächen, die sie ausmachen. Am Ende sind es die ganz normalen Menschen, in die sie sich verlieben zum Beispiel. Oder der Charakter, genau. Das... Manche kriegen Höhenflüge und fliegen dann aus den Seven raus oder sowas. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Aber wer es ist, wisst ihr noch nicht. Autsch. Und ich fand einfach diese Truppe auch, die Seven zum Beispiel ausmacht und was man so drumherum sieht, das hat mich teilweise auch so an One Punch Man erinnert. So, es ist teilweise so absurd, wie die Leute aussehen. Also es gibt einen Aquaman-Verschnitt, The Deep genannt, oder einen Wonder Woman Verschnitt, die nennt sich Queen Maeve. Weiß ich gerade den Namen nicht mehr. Queen oder Elf. Oder es gibt so einen Typen, der sieht ein bisschen aus wie Batman, ist aber eher so eine Ninja-Version davon, der nennt sich Black Noir. Alter. Und der redet auch nie. Er redet einfach nie und guckt immer nur. Also siehst keine Augen, der hat einfach nur schwarz quasi. Also er ist wirklich komplett schwarz, der Typ. Und du siehst ihn nie reden. Und bei dem funktioniert alles einfach nur über Blicke. Und ich habe bei dem so gefeiert, also das ist so ein bisschen Deadpool auch, der Typ. Also da gibt's manchmal Quatschen, die ihn an. Ja, du nicht Black Noir, du warst gut. Und dann siehst du nur, wie der sich rumdreht und ihn anguckt und so nach dem Motto, ist richtig zufrieden. Also du interpretierst einfach rein diesen Blick in die Maske. Black Noir. Ja. Ja, und parallel eben. Wackel mal nicht am Tisch, bitte. Parallel zu dieser. Ja, schiebt immer. Noch leicht zum Plot, um den Plot noch leicht aufzuschlüsseln. Es kommt quasi eine neue Superheldin in diese Seven rein. Die ist ganz neu, Starlight, noch unberührt. Starlight Express. Und die merkt eben auch relativ schnell, dass ja nichts mit, dass die Superhelden, die sie früher selbst auch vergöttert hat, dass da nichts mit rechten Dingen zugeht. Also das beginnt relativ schnell, dass sie sich mit The Deep trifft und ihm erzählt, ach, ich war früher ein Fan von dir, ich hatte sogar ein Poster von ihm, dreht's kurz weg und plötzlich hat er die Hose nicht mehr an. Ja, weißt du? Ja. Und sagt dann, was? Ich dachte, du willst mal einblasen. Du hast doch früher auf mich gestanden als Kind. Und sie sagt, hä, wie jetzt? Also da kommt auch so dieser Chauvinismus, die MeToo-Debatte auch ein bisschen zum Tragen. Mhm. Also ganz viel Gesellschaftskritik. Ich hab's richtig gefeiert, hab heute noch die letzte Folge fertig geguckt, endet mit einem riesen Cliffhanger, die Serie. Das war so eine typische Serie, wo ich sagen muss, die nach der ersten Folge mir richtig Bock gemacht hat. Ich habe eine Folge geguckt und am Ende kommt gleich ein Cliffhanger, wo ich dachte, geil, wie geht's weiter? Ja, ruhig mal reingucken. 8 Folgen sind auch schnell weggeschaut. Ich empfehle es, große Empfehlung von mir. The Boys, ich freue mich auf eine zweite Staffel. Super geil. Richard, hast du irgendwas konsumiert? Außer Schlaf? Irgendwelche Filme, Medien, Serien, die du empfehlen möchtest oder kannst? Ich habe tatsächlich viel geschlafen, habe die Kühe in den Wald getrieben, bin frühs aufgestanden, habe das Feld bestellt. Nein, also ich habe meine Zeit ganz anders verbracht. Die doch Harvest Moon? War natürlich an der Stelle nur ein Witz. Boah, ich liebe Harvest Moon, ey. Ohne Scheiß. Ich habe meine Comics mir mal angeguckt. Mhm. Die war beim tollen einjährigen Geburtstag vom Blended Comics in Erfurt. Folge 44. Aber ja, echt, was wirklich ein schöner Tag war. Kann ich nochmal allen dafür mich bedanken. War ein sehr schöner Tag. Ich bin ja am Schluss auch mit dem Totoro nach Hause gegangen, der erstmal in meinen Wäschepuff, oder soll ich eher sagen, Wäschekorb geflogen ist. Wäschepuff. Sag ich auch immer. Und ich habe dann mir mal ab die Comics, die schönen Variant-Comics, die ich ja mitgenommen habe, die der nette Ed, der Betreiber von Planet Comics, uns ja bestellt hat, die habe ich genommen, habe sie auf den Tisch gelegt, habe mich auf den Stuhl gesetzt, habe den Stuhl rangeschoben an den Tisch und habe die Comics genommen, bin wieder aufgestanden, habe sie weggepackt, habe sie nicht angeguckt. Aber ich habe was anderes angeguckt, damit gar keiner gerechnet hätte, schon gar nicht ich. Und zwar die Horrorshow, Bart Simpsons Horrorshow. Die habe ich mir mal angeguckt, beide. Ja. Weil die lagen bisher nur rum. Stimmt. Muss ich an der Stelle gestehen. Okay, na, das wissen die Zuhörer nicht, dass ich dir welche gegeben habe. Ja, die sind klasse. Ist wirklich ein toller alter Stil. Sehr abgefahren, in sich geschlossene Stories. Hat mir sehr gut gefallen. In der Kürze wirklich schlüssig erzählt. Und der Witz kommt auch wirklich rüber. Ich habe echt gelacht. Also wirklich, ich dachte teilweise, krass, wie kann man in so wenigen Seiten so eine geile Story, also eine witzige Story erzählen. Und so diesen typischen Simpsons-Humor rüberbringen. Also war wirklich an manchen Stellen echt, also absolut dann auch charaktertypisch oder so, ne? Das Lustigste fand ich, wo wo sie am Flughafen waren, ja, in einer Horror-Ausgabe, das war glaube ich in der ersten sogar. Und ich hatte die 1 und 3 von dir bekommen, Robert, danke nochmal. Ja. Und in der 1 war dann eine Folge, da hatte dann irgendwie der Homer Angst gehabt am Flughafen vor einem Stuhl. Stimmt. Ich erinnere mich. Weil das irgendwie die, weiß nicht, die Stuhlkatze oder so. Genau, die Stuhlkatze. Da haben sie eine Perücke irgendwie auf den Stuhl gehangen und er dachte, das ist eine verrückte Stuhlkatze. Okay. Das war so absurd und hat so meinen Humor getroffen. Ja, also, man muss dazu sagen, das ist eine Comicreihe, die seit 94 glaube ich, einmal im Jahr erschienen ist. Und zwar immer so Treehouse of Horror mäßig, wie in jeder Simpsons-Staffel eine Halloween-Folge gibt, in fast jeder Simpsons-Staffel. Und und da gibt's halt, das ist halt so ein jährliches Ding, sag ich mal. Und Robert hat alle Bände, hat er mir erzählt, alle. Ja. Hat sie komplett? Hab sie komplett, ja. Hatte welche doppelt, hat sie mir gegeben und die haben mir einen schönen Abend beschert. Genau, Richard hat, Peter müsste die 1 auch zu Hause haben. Stark. Mit der Stuhlkatze. Die Stuhlkatze ist ja empfehlenswert. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe die mal angefangen zu lesen und ich kann mich an die Stuhlkatze nicht mehr erinnern. Sehr empfehlenswert. Ich habe die eigentlich der Reihe nach gelesen. Ja, lustig. Naja, ansonsten habe ich nach Totoro im Internet recherchiert, wo der eigentlich ist, mit wem der mal zusammen war. was der macht vom Beruf her, sag ich mal, vom Lebenslauf habe ich geguckt, ob das alles stimmt, dass er BWL studiert hat, abgebrochen hat, dann Disney-Karriere reingegangen ist, mit Angelo Merte war da mal zusammen, das ist eine andere Story. Habe ich alles recherchiert und hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Und heute hat mir der Robert den Film mitgebracht. Hat er gesagt, das ist von 1988. Und den werde ich mir jetzt als nächstes vornehmen, damit ich auch wieder, falls Rickard mal wieder erscheinen sollte, auftauchen sollte. Surprise, surprise! In einer Folge. Dann hallo Fans, liebe euch alle, genau. Das ist ja Rickards Verkaufsschlager. Nein, aber falls ich euch mal wieder begegnen darf in der Folge, würde ich mich natürlich freuen. Und dann will ich auch wieder was darüber berichten. Also mit Totoro werde ich mich auseinandersetzen. Und ich bin aber in mich gegangen. Habe eine kleinen Yoga-Kurs gemacht quasi. Einen intrinsischen. Ein paar Joghurts gegessen. Und habe, ja, genau. Genau. Avec Bananen. Banana. Und habe mir ist mal über, ich habe mir so nachgedacht, was eigentlich so in meiner Kindheit die tollsten Comics oder die tollsten Trickfilme waren. Und da habe ich lange überlegt. Rocko Modernes Leben war im engeren Dings, Doug Funny kam vor. Aber letzten Endes ist es geworden Powerpaw von der Tex Avery Show. Geil. Der das Hund. Ist der abgefahrenste Comic, den ich kenne. Ein Hund, der einfach nur in den Schuh beißt und dadurch dann Superhund wird. Superheld wird, ja. Ja, und Power dann einfach durch die Luft. Ich erinnere mich. Genau. Und das erklärt nämlich auch meine besondere Beziehung zu Schuhen. Ich telefoniere ja mit ihm. Vielleicht könnt ihr da mal was erzählen, was ich damit so mache. Also, er telefoniert mit Schuhen. Ich hab Schuh. Wollte ich nicht gleich nur so weit das, ausholen. Das ist auf jeden Fall auch ein Pokémon, ein Chin Pokémon. Stimmt. Und von South Park Schuh. Schuh, ja. Rockos modernes Leben hat übrigens gerade einen Reboot erhalten. Was? Einen 45-minütigen Film auf Netflix ist die Woche rausgekommen. Netflix Original. Nein. Ja. Da kehrt er doch irgendwie zurück, gell? Irgendwie nach mehreren Jahren. Ja. Rocco ist modern. Es hat sich irgendwie einiges verändert in der Stadt und ja. Ey, das habe ich nur so grob gehört. Diese alten Nickelodeon-Dinger sind sowieso absolut krass. Wenn du da immer. Aber PowerPoint sagt euch was, ja? Ja, na klar. Tex Avery Show und da gab's auch noch hier. PowerPoint war da. Nicht die Fliege! Fliege! Nee, mach die Biege, Fliege! Genau. Genghis Khan gab's auch noch. Genau. Mächtiger Genghis. Der Almöli, der mit den Drums gespielt hat, wie Daniel. Wenn du mit dem Fischen hat er gedrummt auf die Köpfe. Aber eigentlich war immer das Intro von der Tex Avery Show war eigentlich immer das geilste. Ja. Ich liebe das. Kam nicht, die Biberbrüder waren separat. Biberbrüder war was an. Ja, das war separat. Das ist aber so, alles so Nickelodeon-Kram, wo das dann immer so, ich liebe an diesen alten Nickelodeon-Serien. Butz. Apfel. Liebe ich. Butz. Liebe ich, so wenn die da irgendwie eine Szene gerade haben und dann wird auf einen Fuß gezoomt. So, es wird ein Fuß, einfach nur ein Fuß gezeigt. Und das sieht einfach nur richtig ekelhaft aus, so behaart mit ekelhaften Zehennägeln. Also das haben die ja mehrmals. Oder wenn die sagen, oh, ich hab einen riesen Pickel auf der Nase und dann hast du das so rangezoomt, richtig ekelhaft. Ich liebe das. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Vor allen Dingen auch bei diesen Stil hatten aber auch die Bieber-Brüder. Ja, ich glaube, genau. Eine Folge. Also wie gesagt, Nickelodeon-Serien im Allgemeinen. Da war ich, ja, da war ich 10 oder 11 in meinem Schlafanzug. Fokus mit deinem Slam und so. Ja. War aufgeregt, weil am nächsten Stimby. Tag ging es um 8 wieder los, die Schule. Mhm. Und da habe ich noch eine Folge Bieber-Brüder. Das lief ja manchmal abends noch in Wiederholung oder so. Auf Super, wie ist das Super? RTL. RTL. Und was habe ich geguckt? Eine Folge Bieber-Brüder. Die hat mich so angewidert. Da war eine Folge dabei, die hat mich so an... Ich hatte richtig Angst, bin in meine Bettdecke gekrochen. Mhm. Hatte so eine Angst, da... So ging es mir mit E.T. Da haben die sich irgendwie geprügelt oder so. Und der eine hatte dann so richtig Schmerzen. War so, was du mit mir gemacht hast. So ein zermatschtes Auge. Und war so sehr an Grusel. Vielleicht war das auch eine Horrorfolge. Stimmt, wenn die immer verprügelt aussahen, hatten die immer ein übelst dickes Auge mit einem Kreuz drauf und lila. Und ich erinnere mich, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Lieblingsserie aus der Kindheit ist neben Ghostbusters logischerweise wahrscheinlich entweder Duck oder Disneys große Pause. Das Lied habe ich auch mit Miss Finster. Ich hab einen. Und dann Roger, ne? Roger war auch immer cool. Roger, ja. Der Banker. Skeeter war Kumpel. Stimmt, ja. Und wenn er immer Superheld war, Quail Man. mit dem Gürtel hier um Kopf. Ja. Geil. Ich und Darkwing Duck ist auch absoluter Hammer, ey. Spinelli. Von der großen Pause. Genau. Mit ihrer Miss Finster ist eigentlich das Beste. Miss Finster. Aber so ein Powerpole hat mich wirklich, also... Nachhaltig beeindruckt, merke ich schon. Ich fand ihn einfach so abgefahren. Ein Hund, der in den Schuh reinbeißt. Das ist halt wirklich... Und plötzlich wird er ein Superhund. Das ist halt wirklich ist gut, halt echt abgefahren. Sagt dir nicht, Peter, oder was? Doch, ich kenne das alles, ja. Ich habe das auch nicht mal so präsent. Ich glaube, bei mir ist da wirklich viel mehr bei... Ich habe da echt viel Zeit so in Pokémon und so Kram versenkt, glaube ich. Pokémon, Digimon, alles RTL 2 komplett. Aber das Nachmittagsprogramm. Ja, aber das war doch nicht Nachmittagsprogramm. Ja, Takes stimmt, Every Show. Nachmittags hat man doch RTL 2 geguckt, Animes, und dann hat man irgendwann umgeschalten auf Sexy Sportclips oder so. Nee, aber Ranma 1,5. Alter, da gab's noch mal Titten zu sehen, da hab ich mich mal drauf gefreut. Der Golden Boy. Golden Boy. Da muss ich noch eine Anekdote erzählen. Geil, Golden falls Boy. Falls ich doch die Redezeit bekomme. Nein. Ich muss es trotzdem erzählen. Ja. Mein erster Comic, oh, sehr schön, Robert, was du hier angefertigt hast. Hast du das im Hauswirtschaftsunterricht gelernt? Nö. Sieht nämlich aus wie eine tolle Teekanne hier. Der Robert hat nämlich aus meinem Los, ihr erinnert euch an mein Los, ich hole öfter mal das Wunsch- oder das Traumlos oder auch mal das Makellos. Und wie Peter oder, mir immer... Oder das, was los. Oder das, was los. Das ist los geht's, auch nicht schlecht. Und wie Peter mir immer positiv versucht einzureden, warte ich nur noch auf den großen Gewinn. Also eines Tages kommt er irgendwann. Eines Tages die große Dorfschönheiten, das große Dorfschönheiten Kreuzfahrt, finanziert von Richard. Genau. Von Ricard. So sieht's aus. Ricard Reisen, Ricard Tours machen es möglich, ne? Und nein, aber was wollte ich jetzt erzählen? Wir waren doch gerade. Es gab auch mal eine Losreihe. Die wurde wieder eingestampft, weil eben die Leute zu viel verloren haben, aber das hätte man am Namen auch absehen können. Wenn du eine Losserie Lost nennst, also dann kannst du nur verlieren. Lost. was tut dir weh? Nein, frag mich manchmal, welche Schmerzen treiben dich dazu? Ich wollte von meinem ersten Manga-Buch, ihr könnt mir vielleicht mal helfen. Ja. Das ist, glaube ich, ein Manga. Also, ich bin mit 12 Jahren in die Thalia-Bücherei und habe mir heimlich ein Golden Boy-Buch-Manga angeguckt und war fasziniert von dem, was da drin abgeht. Und hab das heimlich kaufen können, obwohl es gar nicht meinem Age entspricht. Ja. Und das war mein erstes Manga. Und davon hatte ich aber nur eins. Nur dieses eine. Scheiße. Und dann habe ich mit Ranma 1,5 angefangen. Das war noch die gute alte Zeit, wo man analog wichsen musste. So sieht's aus. So sieht's aus. Leute, ihr könnt euch gar nicht mehr dran erinnern. Das biegst du dir zwar ganz schön zurecht, aber im Grunde trifft's in keiner Sache. Naja, hallo? Das war die Zeit, in der man wirklich noch VHS-Kassetten Sachen aufgenommen hat. Das stimmt. Da bist du nachts länger wach geblieben, hast das, was du bekommen hast hier. La Notte auf Fox. Ja, genau, oder ob mal hier auf... Wahre Liebe. Da lief manchmal auch auf Vox irgendwie nachts irgendwelche erotischen Filmchen, genau, oder sowas. Genau, irgendwelche schwedischen Western. Ich weiß noch, die habe ich alle auf Kassette gehabt. Krass. Alle. Peter hatte sie alle. Der sexy Wetterbericht. Heute gehst du auf YouTube und guckst komplett Golden Boy 1 bis 6 durch, gell? Oder wie viele Folgen es davon gibt. Heute geht man auf YouTube und sieht, weil wir von den Filmen angesprochen haben, Serbian Movie oder Serbian Film, ich habe das mal nachgeguckt bei YouTube, was da so für Trailers gibt. Und es gibt tatsächlich Sachen, die nicht gesperrt sind, wo voll heftige Szenen zu sehen sind. Es gibt ja auch... ungesperrt. Was vor gar nicht allzu langer Zeit... Wobei der Such- und Filteralgorithmus ist doch eigentlich ziemlich gut von YouTube. Ja, aber ich war nicht erschrocken. Das ist ja das Problem. Ich war erschrocken, dass... ist der Beste, den es gibt. Ja, aber der ist halt nicht perfekt. Ich war erschrocken, dass das bei YouTube zu sehen ist, was ich da gesehen habe. Aber wir können doch mal eine Parodie drauf machen. Une sehr bien... Sehr bien. Ein sehr guter Film. Une sehr bien. Film. Bien. Und dann schickst du den rum mit so einem falschen Thumbnail, weißt du? Die denken, alles ist der Film und dann machst du nur Scheiße. Dieses Momo-Ding, was ja vor so ein paar Monaten so Trend war, was sie dann YouTube Kids reingestellt haben, gell? Also da haben sie ja mitten in Pepper Woods Folgen, hier mit diesem komischen Schwein. Sie Kinderserie bei YouTube Kids, haben sie mittendrin einfach so Momo reingeschnitten und so von wegen, ja, bring deine Eltern um und so eine Scheiße. Die haben da richtig krasse Botschaften. Ja. Oder hier, nimm irgendwelche Medikamente oder sowas. Ja. Das haben wir noch nicht sogar Kinder das ist erzählt. Ja, das ist ja creepy. Ich gesagt, das geht doch, das gibt's doch gar nicht. Von meinem Drummer, der Sohn hat die geguckt. Oh. Wann ist er fertig? So löst man Traumas aus. Traumata aus. Was habe ich Neues gesehen? Ich habe eigentlich nichts Neues gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen Comics gelesen. So ein bisschen. Und andere Sachen zu tun gehabt. Aber halt nichts wirklich geguckt. Na gut, Shokugeki no Soma habe ich weitergeguckt. Also Food Wars. Bin jetzt auch fast mit der zweiten Staffel durch. Gefällt mir immer noch. Ich liebe ja Turniere in Filmen, also in Animes, so wie die Pokémon Liga zum Beispiel. Dragon Ball war auch immer geil. Dragon Ball war geil, oder hier der erste Yu-Gi-Oh! Staffel war auch stark. Stimmt, ja. Und hier auf dieser Battle-Insel und so. Ja. Und da reichter Duellanten nannte sich das doch, gell? Genau, huste da diese Sterne immer. Auf jeden Fall haben sie gerade der Herbstauslese hinter sich gebracht, sag ich mal. Und das war schon richtig geil. Also wie gesagt, kann man empfehlen. Boobies gibt's auch immer mal zu sehen. Herbstauslese. Ja, das heißt die Herbstauslese. das ist so herrlich, ey, wenn sie da. Ich liebe sowas. Wenn sie da erzählen. Ja, krass, er hat mit Basilikum den Geschmack des Seehechtes verbessert. Das ist so Banane, ey. Das ist so. Ja, aber wie kommt er zu dieser sämigen Textur? Oh ja, er hat das Ei getrennt voneinander aufgeschlagen. Das ist ja eine völlige Geschmacksexplosion. Oh Gott. Ich liebe das. Das macht so Spaß. Das ist so lustig. Das sich reinzuziehen. Klingt verdammt lustig und ist einfach auch, macht einfach Spaß, weil es auch, ja gut, Peter hat mich damit so ein bisschen eingesteckt, My Hero Academy und so ein Kram, Academia, das sind ja alles so, gibt's ja richtig als Manga und als... I can be your hero, baby. Richard Iglesias. Richard Iglesias. Oh yeah. Man, bring mich doch nicht immer so raus. Das tut mir auch nicht leid. Das ist ja ein richtiges Genre, sag ich mal, in der Anime- und Manga-Szene. Mhm. Schule. Also das ist ja wirklich, gibt's ja wirklich viel. Jo, also ich werde dann durch fürs Vorgespräch. Ich möchte noch eine Sache erwähnen. Mir fällt bestimmt wieder am Schluss was ein. Ich hatte irgendwie auch noch zwei Sachen, aber eins fällt mir gerade noch ein. ich möchte noch den Zuhörern mitteilen, dass es eine Peter Pan Band Reunion gab. Ja, genau darauf will ich hinaus. Ja. Robert hat die Woche einen spontanen Gig mit seiner Band reinbekommen. Des Nessers genannt. Des Nessers. Und zwar haben sie in unserer Heimatstadt auf einem Dach ein Konzert gehabt. Ähnlich wie den Beatles. Wie die mit den Beatles, genau. Und richtig geil. Das ist ein Riesengebäude bei uns. Ehemaliges Feuerlöschwerk. Mhm. Eiermannbau genannt. Und dort oben auf der Dachterrasse quasi hat Robert mit seiner Band ein Konzert gehalten und ich durfte beiwohnen im Publikum. Und ich muss sagen, das ist eine total geile Location. Die müssten da oben mehr machen. Sicherlich wegen den Sicherheitsvorschriften und sowas alles nicht zu machen. Das war so ein bisschen unter der Hand und sowas, gell. Das war eher für so einen Workshop, so der Abschluss, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und ein Haufen Studentinnen, Richard, ey. Wenn genau. Du Single wärst, das wäre was für dich gewesen. Da wäre die Yacht eröffnet gewesen, Alter. Bei manchen dachte ich, zieht euch mal ein BH an, aber hässlich waren die ja trotzdem nicht, sag ich mal. Der Blick. Grüße gehen raus an Richards Freundin. Ja. War auf jeden Fall ein richtig geiler Gig, um darauf nochmal einzugehen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, also, nochmal richtig Props an, richtig Props an dich, Robert. Also, ich fand's richtig geil. Also, klar, das war nun extrem spontan und alles und ihr seid ja gerade wieder im Aufbau. Quasi mit, was kommt der Aufbau? Mit der neuen Bassistin. Ja. Und klar, an der einen oder anderen Stelle, auch das heißt immer dabei, passieren da eben Sachen, die mal daneben gehen. Auch das war alles vollkommen im Rahmen und das haben viele wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Die Leute haben absolut gedanced und gefeiert. Also sicher ist es so wie immer, am Anfang ist so ein bisschen erstmal kennenlernen, erstmal gucken und dann ging die Party zum Ende hin. War so kurz vorm Eskalieren. Ja. Hätten sie euch am liebsten nicht mehr gehen lassen. Das stimmt. Und mitten in der Woche und ich musste so früh aufstehen. Ey. Ja, das war natürlich eine krasse Sache. Und der Rest der Band hatte frei, beziehungsweise arbeitet so, dass sie erst um 3 auf Arbeit sein müssen. Ja. Nee, war aber ein richtig geiler Gig, also muss ich nochmal sagen. Also ich habe ja auch eure neuen Lieder, also die eigenen Lieder, zum ersten Mal richtig gehört, glaube ich. Mhm. Haben mir auch richtig gut gefallen, passen auch super mit rein ins Line-Up. Also Robert macht ja mit seiner Band so Red Hot Chili Peppers Cover zum Teil und dann eben auch eigene Songs noch dazu. Ja, genau. Schön funky. Red Hot Chili und Peppers. Recht rockig auch eigentlich. Und ja, das auch auf jeden Fall. Eigentlich ganz schön deftig, sag ich mal. Ja, ich finde auch, ihr probiert bei euren neuen Liedern ordentlich was aus, finde ich. Ja. Also da sind so ein paar Elemente drin, die ungewöhnlich sind. Ja, das wollten wir auch, weil die Chilis auch in ihren Songaufbauten recht ungewöhnlich sind. Manchmal sehr überraschend, sag ich mal. Genau, ja. Wenn sich dann mal ein Part in der einen Strophe doppelt, aber im nächsten dreifacht der sich wieder und im letzten Mal ist der aber nur einmal vorhanden. Ein bestimmter Part. Das haben die Chilis auch total gerne. So, jetzt mal abseits von der Popmusik, die sie gemacht haben. Ja, und es kam eben dann dazu, dass es dann hieß Zugabe und ich bin ja so einer, ich spiele ja nicht gerne doppelt. Mag ich ja nicht wirklich. Spiel den selben Song nochmal. Genau so, das mag ich ja eben nicht so. Und auf einmal ging es heiß her mit dem Song Psycho Killer. Das war geil, oder? Also, das war heftig. Da hatte ich schon überlegt, auf die Bühne zu stürmen und habe ich gedacht, nein. Hättest du machen können. Das ist zu Pelos. Peter Pelos. Peter Pelos. Da hätte man ein neues Los. Genau, das ist Peter Pelos. Peter Pelos. Und, das Gebläge. Und wir, das ist schon richtig gut angekommen. Immer nur Schimpfe. Das ist schon richtig gut angekommen. Vor allen Dingen, weil die Mädels auch gut mitgemacht haben dann. Ja, Leute, ich habe einen kleinen Anschlag auf euch vor. Also, es war ganz gut, hat Spaß gemacht. Also, wer Psycho Killer nicht kennt, da gibt's so eine schöne Stelle. Von Talking Heads. In der geht's. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Ja, doch. Und Robert hat so eine richtig geile Animation gemacht, hat gesagt, jetzt, ihr kennt den Text. Ihr könnt den Text, er ist nicht schwer. Fahr. Und Peter so, na fahr. Könnt ihr den Text? Fahr. Ja, genau. Nicht klar, sondern fahr. Fahr. Genau. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir Peter Stolz auf die Bühne zitiert. Und es war mal kurz wie früher. Stimmt, das war echt eine... Das war mal kurz wie früher. Das war eine Peter Pride und Band Reunion. Also das war richtig geil, ey. Denkt an Podcast Richard, Nummer Richard, 23 hast, war das, glaube ich. Du hast eine krasse Band verpasst eigentlich. Ich weiß. Unnormal. Ich bin eingeschlafen. Nee, ich meine Peter Pride und Band, die hast du verpasst. Ach so, ja. Um ein paar Jahre. Ja, um ein paar Jahre hast du Peter Pride und Band verpasst. Aber da ist was dran. Ich habe legendäre Geschichten gehört. Ja, richtig stark, ey. Richtig stark. Ja, da haben wir noch Chupacabra und Larger Than Life noch gespielt. Ja. Das war auf jeden Fall richtig cool. Das war, ey, vor allem Chupacabra, das muss die Story musst du da mal erzählen. Peter Spreit. Eigentlich. Peter Spreit? Was, welche Story? Chupacabra? Na? Wir haben also... Peter Schreit im Hemd, ey. Wir haben... Peter Schreit im Hemd. Das ist eigentlich richtig gut, ey. Das ist ein bisschen wie John Wooder, die Scheiße. Peter Schreit im Hemd. Das könnte so ein YouTube-Video sein. Auf jeden Fall. Ja, also wir haben Coco Jumbo gespielt von Mr. President. Genau. Dear Mr. President. Und das war damals schon ein Riesenhit bei uns quasi, also nicht von Mr. President, also bei Peter Pride and Band war das quasi ein Hit. Den haben wir richtig gern gespielt, also könnt ihr nochmal in der Folge 22 nachhören. 23 war das, glaube ich. Irgend sowas. Peter Pride and Band, der große Band-Podcast. Da haben wir ja schon mal erzählt, dass wir das Lied dann mal in verschiedenen Versionen gespielt haben, spanische Versionen und so weiter und so alles Mögliche. Espanol, man kann das. Genau, und das Lied wurde richtig gefeiert und danach habe ich nochmal mich mit einem jungen Mann unterhalten und der sagt dann, ja, also ich mag das echt so, wenn Lieder dann auch mal ein bisschen deutsch sind. Da habe ich gedacht, hey, was meinte der jetzt? War ich fast alles Englisch. Mhm. Und dann muss man dazu sagen, wir haben am Ende da immer noch so verschiedene Serien-Intros mit reingemischt. Ich glaube, das hat er gemeint. Und dann hat er sich irgendwie so kurz versprochen, hat gesagt, also dieses Lied hier, Chupacabra, hat ihm richtig gut gefallen. Und ich musste mich so zusammenreißen, nicht laut loszulachen, weil er mir so gegenüber stand und so richtig ernsthaft gesprochen hat. Und sagt er wirklich, ja, Chupacabra. Hippocampus. Hat ihm richtig gut gefallen. Innerlich bin ich fast zerflogen. War sehr lustig. Und kam auch gut an. Also da war nochmal die Party richtig am Ausrasten am Ende. Ja, ja. Larger Than Life war immer richtig fett. Wie viele Leute waren da so da auf dem Dach? Wir müssen uns das vorstellen, war das nicht viel, Tag, aber oder? Die Stimmung war vergleichsweise gut für die 20, 30 Mann, es war nicht viel, aber das waren, halt viel so an, die, das waren halt die Studenten, die dort halt quasi diesen Workshop da gemacht haben, die Menschen da, die da, ja, die hatten nicht viel an, ja. Was für eins Workshop? Die machen da irgendwelche komischen Workshops oder so ein Kram, irgendwelche Kurse. Ein Kurs? Ich geb dir jetzt einen Kurs. Hast du überhaupt gelernt? Nee, war auf jeden Fall super geil. Also dann nochmal riesen Props an dich, Robert. Ich habe mich gefreut, dass du da warst, Peter. Und an deine Band. Also ich habe es richtig gefeiert. Ich habe so gedacht, ey krass, wie lange ich euch nicht mehr gesehen habe. Richtig geil. Und Ich habe einen Aufkleber auf der Toilette von euch. Von ja, Snazzers. Von Snazzers auf der Toilette. Auf meinem kleinen Beistehregal. Geil. Neben Waschbecken. Hast du mir mal gegeben. Mit dem Auto. Echt? Ja. Ach, stimmt, so ein blaues, ja, Auto, stimmt. Mit so einem schönen, genau. Ami-Auto. So ein Surfer-Auto. Die Schnessers, genau neben dem Scheißhaus. Geil, stark. Mhm. Geil, finde ich stark. Hab ich Wo sind eigentlich deine Dorfschönheiten-Aufkleber? Ist der auf dem Laptop? Noch nicht. Ich muss erstmal mit Brennspiritus erstmal desinfizieren. Ah, okay. Dass der auch permanent hält. Mit Brennspiritus. Mhm. Was für ein angezündeter Fettstift. Dran. Das hier ist übrigens gerade der legendäre Garten, wo wir mal eine Bandfeier gemacht haben mit Peter Bryan und Band. Und ein besagter Bassist, Smith, ihr kennt ihn alle, quasi auf einer Krücke, hier an Busch pinkelt, dem wir gerade gegenüber sitzen, und sagt, wie stellst du dich jetzt einfach dahin? Ich erinnere mich noch an Peter, stellst du dich jetzt hier einfach dahin oder was? Na klar, like a sir. Und das war so, wir haben uns bestimmt 3 Tage bepisst, wegen der Klar-Like ist so. Ach, Spontanität ist schon Spontanität das Größte. So muss es sein. So, meine Damen und Herren, Peter, hast du noch was? Du hattest noch zwei Sachen, hast du bei gesagt. Bei mir war es das, ne. Bei mir war es das, Richard. Das waren die zwei Sachen. Richard, ey, Richard, ja, kann das ich losgehen? Ich hatte noch was, aber leider habe ich vergessen. Ja, das, du wolltest doch noch was. Sehr alt. Du hast doch vorhin noch irgendwas Exklusives. Was? Ja, wegen genau. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Der hat Scheiße gebaut. Der ist am Arsch. Muss ich sagen, der ist am Arsch. Wieso? Ich habe nämlich rausgefunden, dass er mal mit meiner Schwester zusammen war. Okay. Und ist die gut? Hm? Nix. Na, die, ich glaube, ihr Name darf auch nicht genannt werden. Nee, lass mal. Oder sollte nicht genannt werden. Aber, ich sag mal so. Ich will jetzt nicht mit Abkürzung hier anfangen, ne? Aber, ich sag nur SM. Hm. Ich check's nicht. Ich geh später nochmal drauf ein. Sadomasochismus. Nicht ganz. Solarmechanik. Die waren mal in einer Firma zusammen. Bei der Spedition waren die eingestellt. Alter, ich möchte mal in deinen Kopf reingucken. Wir haben das Solarsystem ausgeliefert. Solarmechanik. Aber in tiefsten 80er Jahren, da waren die schon Vorreiter, haben die Solarpaneele aufs Dach geschraubt. Und da hat er sie quasi auf den höchsten Auftrag, den die hatten, auf den höchsten Dach mit hochgenommen. Das ist ja eigentlich, kannst du vergleichen mit Messner und seinem Bruder hier. Ja, und wir waren ganz oben auf so einem Dach. Wie viele Zehen wurden verloren? Und er hat sie einfach runterfallen lassen. Und heute kein Kontakt. Trauma. Trauma, sage ich nur. Traumaarbeit. Aber das ist ein anderes Thema. Wollen wir positiv bleiben? Ey, ich habe gerade solche Fragezeichen im Kopf. Sag ich mal, nicht für den Rahmen hier. Deswegen verstehe ich nicht, warum du das gerade erzählst. Ich wollte nur sagen, dass meine Sympathie auf den, dessen Name nicht genannt werden darf, nicht gerade angewachsen ist in der letzten Zeit, sondern eher. Sagen wir es mal so, ich komme ganz gut mit ihm klar und ich mag ihn nicht sehr. Nicht sehr. Ich will gerade, ob wir vom selben überhaupt reden. Ja. Egal. Aber das passt gut. Viele Fragezeichen werden auch gleich aufgeklärt. Aber noch wird noch was sagen. Dieser fassungslose Blick. Ich fasse es wirklich gerade. Robert nicht, ist wirklich absolut fassungslos. Aber ich mag ihn nicht. Meinst du, hä? Meinen wir wirklich denselben Menschen gerade? Ja. Aber wie, hä? In den 80ern? 80ern waren die da zusammen, ja, bei der Spedition. Ich glaube, wir reden von völlig unterschiedlichen Menschen wahrscheinlich. Ich glaube nicht. 80er? Ich glaube, die haben das genossen. Das ist wie das letzte Mal. Du laberst wird einfach nur scheiße wahrscheinlich. Das könnte sein. Alter. Aber, okay. Es ist halt auch sein mit einem Nachdenken darüber. Ricard ist halt so eine Person, da hast du beim Poker nur Probleme. Da kannst du nicht lesen. Da erzählt er irgendwelchen Kram. Der große Dorfschwein. Ja, ich hab hier noch einen Joker auf der Hand und hier noch eine 4-Ziehen-Karte hier von Uno und sowas, weißt du. Ich kann mir noch eine Farbe wünschen. Und dann guckst du den an und denkst, was erzählt er da? Die Karten sind überhaupt nicht im Deck. Ich muss mal sagen, du hast ein richtiges Talent. Scheiße als Wahrheit zu verkaufen, einfach. Ja, ja. Muss ich jetzt mal einfach sagen, ey, richtig geil. Eigentlich Politik wäre noch eine Option. Richtig gut. Also ist das nun folgende Spiel, was wir heute spielen, eigentlich genau dein Spiel. Ich gehe auch momentan auf Walfang. Wählerstimmen, ja. Nee, wir haben in Kiel haben wir heute geguckt, ob wir da noch was finden. Okay. Ja. Und muss ich mal gucken, ob wir da auf dem Schiff noch was kriegen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon inmitten unserer neuesten Rubrik. In unserer neuesten Folgen-Pilot Richards Trash Talk. Ja. Herzlich willkommen. Ach, dankeschön. Hallo, Ali Hallöchen, meine Fans. Ich muss euch sagen, die Tiere tun mir doch sehr leid. Und da müsste man mal was machen. Da muss ich die Politik einfach mehr... Wieso machst du nicht so Vlogs? Ja! Das ist eigentlich genau dein Ding. Ey, du könntest einfach draufhalten, so spontan und dann irgendwas Du könntest erzählen. Eigentlich so wie Thomas G. Hornauer mäßig unterwegs sein, so eine Sekte gründen. Und ja, ja. Kennst du Thomas G. Hornauer? Thomas ist, G. Hornauer, nee. Das ist früher nach Kika, wurde Kika immer abgeschalten und dann kam Kanal Telemedial. Kanal Telemedial. Und da hat Kanal Brutal. Das ist dann dein. Sehr brutal, ja. Kanal Brutal. Sehr brutal. Entschuldigung, sonst nicht mehr eine Art. Und da hat er immer gesagt, ja, wenn sie sich hier von ihren, wenn sie sich ihre Seele reinigen wollen, dann rufen sie hier einfach mal an, machen sie, wie hieß das? Emotionenausgleich oder sowas, irgendwie so ein, und das kostet aber 16 Euro oder so, wenn du da anrufst, wenn du da angerufen hast und so eine Scheiße, da warst du aber gereinigt, deine Seele war gereinigt. Das ist der Typ, der, dieses berühmte YouTube-Video, der da sitzt und sagt, ey, das geht jetzt mal an alle Klemmfurzer da draußen. Ach, wenn ihr euch das Furzen verkneift, dann haut ihr euch das ganze Wurzelchakra durcheinander. Das ist Thomas Gehörner. Und so eine Scheiße könntest du auch. Eine fucking Sekte gründen. Ich bin da inspiriert worden eigentlich. Also nee, das ist sehr interessant. Also werde ich auf jeden Fall nachgucken. Nee, wirklich. Ich bin ja sehr inspiriert durch Frank Zander. Oh ja. Sagen, weil Zahnloch. Ist ja klasse, ne? Also Schrauben sortieren in Berlin am Hauptbahnhof, sich einen LKW abkippen lassen mit Schraub, ne? Und es irgendwie wahllos irgendwie sortieren. Mal der Zweckmäßigkeit, der Zielgerichtetkeit entgegen irgendwas zu machen. Ist schon eine starke Sache, muss ich sagen. Ist schon für mich wie eine Prinzessin. Okay. Muss ich wirklich sagen. Also. Ich gehe feste. Ja. Und trotzdem arbeite ich bei Bug Factory. Oh, jetzt habe ich es verraten. Leute. Grungy Tickenfire. Grungy. In welchem Kontext war denn das noch? Letzte Woche. Wo wir noch schnell bei Bugwerk waren. Grungy. Ich fand ja, die beste Story war ja mit McTwife. Mit McTwife war ja die beste Story mit Petey eigentlich, mit den Wamswürgern. Ne? Dass er das wirklich durchgezogen hat. Mhm. Zwei Wamswürger, bitte. Wie jetzt? Was? Das war schon lustig. Erzähl bitte. Er hat es wirklich Wamswürger durchgezogen. Ich habe gesagt, er macht es nicht, aber er hat es durchgezogen. Erzähl es doch mal, sorry. Also, Petey und ich waren bei McTwife. McTwife. Wir haben ja immer wieder diskutiert, gehen wir rein, gehen wir zu McTwife, fahren wir wieder zurück. Wollen die uns alle mal auf am Sack fahren? Gehen wir doch einen Döner holen. Sind wir gegangen. Nee, sind wir dann doch bei McDrive rein. Und ich habe Peter gesagt, komm Peter, zieh das mal durch jetzt mit den Wamswürgern. Und da das ja so schwer zu verstehen ist, dort an diesem Sprachgerät, hat er das oder zu einigen Komplikationen führen kann, was ja. Man weiß, aus der Empirik, sag ich mal, der McDrive-Abende, ne, hat übelst laut ist das, aber zwei Wamswürger bestellt. Die hören das nicht. Hat gesagt, Nabend, zwei Wamswürger bitte. Wie bitte? Ich hab ein bisschen mehr genuschelt, aber es kam so an, als hätte ich das Richtige gesagt. Ich hab gesagt, hallo, ich hätte gern zwei Wamswürger. So, und dann sagt er, zwei Hamburger. Ja, ich meine ich. Wamswürger. Dann sag ich zu Richie, was willst du haben? Ja, einen Fletchy Burger. Dann sag ich, dann noch einen Fletchy Burger. Was? Ein Veggie Burger? Ja. Den nehme ich jetzt. Eigentlich ist das alles nur entstanden, weil ich irgendwann mal so eine Spitterei hatte. Wir saßen halt bei McDonald's und ich dann so gesagt, ich stell mal vor, wenn du zu McDonald's gehst und dann hast du eben eine Bedienung quasi, die richtig hübsch ist. Du versuchst mit der ins Gespräch zu kommen. Dann gehst du halt hin und gehst hin. Jetzt hast du meine Pointe vorweggenommen. Entschuldigung. Das tut mir leid. Und gehst eben hin und sagst. Das waren Emotionen, sorry. Gehst hin, ja, kein Problem. Passiert eben manchmal. Manchmal explodiert es einfach. Manchmal kommt es eben früher, als man denkt. So, und dann gehst du eben hin und sagst dann, guten Tag, ich hätte gern einen. Und dann senkst du die Stimme so ein bisschen erotisch und sagst, ich hätte gern einen McFlirty. Ich hätte gern einen McFlirty. Und guckst so ganz tief in die Augen. Das war echt, ja, daraus ist es wirklich ein Sprung. Und dann wirst du bedient. Und es ging aber noch weiter. Ich habe mir die Woche mal überlegt, warum gibt's denn eigentlich keinen McPenis? Aber ist da nichts Adäquates eingefallen? Das kann ich dir sagen. Das wäre halt einfach lustig zu sagen, hallo, ich hätte gerne einen McPenis. Das kann ich dir sagen, weil die haben immer verschiedene Themenwochen und das Ganze ging ja noch weiter. Los Penis. Das, was Peter gerade erzählt hat, das war wirklich der Ursprung dieser ganzen Thematik, dieser ganzen Späße, die darauf folgten und noch folgen werden. Und als wir dann aber vorgefahren sind, beziehungsweise Peter vorgefahren ist, Wamswürger Origins. Wir standen dann da, da hatte ich natürlich nochmal eine kleine Nachfrage. Ich sagte, Entschuldigung. Wann ist eigentlich die Vietnam-Woche? Ja? Ich wollte mich gerne erkundigen nach dem McGorilla. Ja? Ob es den McGorilla bald gibt. Da war noch kubanische Woche McGorilla. Noch eine Sache, ne? McGorilla und was war noch? McTrump, ne? Hat man, glaube ich, schon mal gesagt. McTrump. McGorilla. Rote Haare drauf, ey. Römische Haare drauf. Das war noch irgendwas. Also war es ja lustig. Wir hatten auch mal nach irgendeiner Gartenparty, hatten wir auch mal so eine Aktion, da waren wir alle gerade beim Ausnüchtern und dann dachten wir, jetzt zum Frühstück gehen wir zur Meckes hoch. Ja. Und dann waren wir so auf den Trichter, dass wir dachten, jetzt denken wir uns ganz viele lustige Namen für irgendwelche Gerichte aus und sowas. Und dann übelsten Zettel geschrieben. Und am Ende kam es leider nicht so lustig an, wie wir dachten. Also hingegangen, wir hätten gerne einen McDöner. Haben wir nicht. Ah, schade, dann nehme ich den Burger. Schade. oder so McCloud oder sowas, wisst ihr, ein Highlander. Ja. Highlander ist natürlich stark. Ah, die könnten auch, wenn jetzt hier bald S im Kino kommt, können sie eigentlich einen Mac-S machen. Mac-S. Ja, oder einen McDustin. Den von Stranger Things, einfach der Typ, einfach mit einem Cappy und so Muschelhaaren. Das wäre doch stark, oder? McDustin. Und ohne Schlüsselbeine. Oder McDustin. Ich hab Schlüsselbeine. Pass auf. Ist halt kacke, gell? Die können auch, dass du ein bisschen dumm bist. McGrundy. Die können Stranger Burgers aufmachen und dann legen sie eben neuen Straight Outta Burger. Machen eben neuen Upside Down Burger, Alter. Machen dann wir haben's. Das ist die Geschäftsidee. Ein Upside Down Burger, also quasi ein Burger und dann unten dran quasi an den Boden nochmal auf der anderen Seite nochmal so ein Burger. Also nochmal so, also quasi bloß dass sie sich einen Boden teilen quasi. Alter, okay, diese Upside Down, ey. Aber oben ist so ein helles Chicken drauf. So, das ist eher so hell alles und so. Und unten ist so ein, so ein schwarzes Burger Patty. Es gibt ja so mit dieser Kohle oder sowas, was es da gibt. Gab's ja in Japan zum Beispiel mal. Da gibt's die nasse Burger. Die machen die nass. Ja, ich weiß. Das ist nicht keine Ahnung. Die werden ins Badewasser reingetaucht und dann verkauft. Nasse Burger. Und dann. Delikatesse, wirklich. Und dann, also. Nasse Burger, wirklich. Die hatten. Hab ich gesehen, Entschuldigung. Lass nochmal Radio erzählen. Die hatten, wirklich schwarze Cheeseburger und die haben die dann so mit, Kohlen. Die waren wirklich nass, gell? Mit Kohlen, irgendwelchen scheiß Graphit irgendwie, keine Ahnung, was die da reingemacht haben und dann, quasi unten so dann dunkles Fleisch, dunkle Barbecue-Soße und so. Richtig geil, das ist so, bam. Stell ich mir geil vor. Aber für den Upside-Down-Burger habe ich den perfekten Käse. Demo Gorgonzola. Oh, ich hasse dich. Ich werde gerade verprügelt, Leute. Im Kast. Wie geil ist der, ey. Ey, das ist wie Pinocchio, Das also haben wir auch noch nie erzählt. Diese Hochschulgeschichte müssen wir noch erzählen. Leute, wirklich. Stimmt. Pinocchio. Also, Pinocchio. Ey, da habe ich scheinend gelacht, ey. Da hab ich Tränen gelacht. Die hatten schon welche. Ja, da gab es eben Gnocchi quasi. Ja. In der Kantine am Campus. Und ich habe gesagt, da musst du mal vorgehen, ein Theke, muss man sagen, guten Tag, ist heute der Pinocchio da? Hat er die gemacht? Es knarrt wie in Geppettos Werkstatt. Der Pinocchio, das ist unser neuer Koch. Der hat heute die Gnocchis alle gemacht, der Pinocchio. Der ist extra dafür. Und dann habe ich geguckt, jetzt gibt's tatsächlich das Gericht Pinocchio. Schade. Da hat jemand ein Pinocchio aus Gnocchi-Nudeln gemacht. Genau, es hat tatsächlich schon jemand die Idee gehabt. Es ist, verdammt nochmal, es ist nicht einfach, neue Ideen zu haben. Schade, aber der Upside-Down-Burger. Upside-Down-Burger mit Demo Gorgonzola. Und Leute, da kommt die Theorie wieder zu tragen. Jeder Gedanke wurde schon mal gedacht. Mhm. Denkt mal drüber nach. Und eine gute Idee erkennt doch mal daran, dass er geklaut ist. Wie dieser Podcast. Ja, stimmt. Wie unser Konzept. Probiert doch einfach mal die scharfe Soße Demo Gorgonzola. Ja, so eine scharfe Käsesoße. Wie stark, ey. Geil. Der ist echt stark. Und dann gibt's nicht 10er Nuggets, da gibt's 11 Nuggets. Weißt du? Da kriegst du immer einen mehr. Ja, und einer hat keine Haare. Oder hat so ein blutiges Nasenloch. Das wäre natürlich richtig stark, weißt du das? Da gibt's kein Drive-In, da gibt's ein Dust-In. Übrigens, Dust-In. Leute, sorry, Spoiler. Übrigens, Leute, Spoiler-Gefahr. In Stranger Things 4 habe ich nur gelesen. Ja. MSN. MSN? Habe ich gelesen. ICQ. Ich dachte ICQ. MSN. Okay. Habe ich gelesen. In der Stranger Things 4. Stranger Things. Da haben wir Dings. Guck mal, Stranger Things. Sagen wir Dings, neuer Dings. Ich soll. Der verschollene Bruder von Elfie kommt. Okay. Da heißt dann Elfie. Alter, wie du manchmal deine Gags aufbaust, ey, über Stunden gefühlt. Ey, geil. 12, wie holt sich dann die Gorgonzola-Soße? Ah, weg. Mit Elfie Nuggets. Mit Dustin. Und Elfie Nuggets. Fährt in Dustin. Dustin. Mit 12. Richtig geil, ey. Elfie und 12. Wahnsinn, ey. Was ist hier von der Hand hier? Herrlich. Sorry, meine Damen und Herren, ich glaube... Nein, dann gibt's auch den Doppelhopper. Den Doppelhopper. Alter. Kleine temporäre Spastiken. Oh, ne. Alle. Den Doppelhopper. Ich hätte gerne einen Doppelhopper mit Finagts. Finagts. Der wohl aussehen muss. Ey, wir machen unsere Burgerkette auf, ey. Ja. Stranger, also Leute, Stranger Burger. Leute, hier habt ihr zuerst gehört. Auf jeden Fall. Doppelhopper. Doppelhopper ist aber wirklich stark. Kann es sein, dass die wie Dragon Ball einfach die ganzen Leute auf Essen aufgebaut haben? Ist ja bei Dragon Ball auch so, gell? Ja. Kakarott ist die Karotte, weißt du? Wie heißt oder Broly Freundin, ist der Brokkoli. Wie heißt die Freundin von die angebliche Freundin? Übrigens bin ich erst bei der 5, wohl bemerkt, von der dritten Staffel. Wie heißt die Freundin von Stranger Things, meinst du? Von Dustin. Von Dustin, die heißt... Never Ending Story. Limal heißt die. Limal. Limal. Limal. Nee, die heißt... Ist die nicht Rebecca oder so? Irgendwie sowas, Rebecca? Ja. Nee. Keine Ahnung. Erika? Nee, das war die andere. Doppelhopper. You can't spell America without Erika. Erika, ja. Erika ist geil. Erika ist absolut memefähig. Erika ist eigentlich die Nöle, gell? Ja, bisschen, ja. Die Nöle. Das Hashtag Kindeswohlgefährdung. Das ist quasi... Ja, das genau, ist sowieso 16, gut. 16. Operation genau. Kindeswohlgefährdung. Ach, herrlich. Geil. Das ist gerade ganz schlimm. Das fällt mir gerade in Serien immer wieder auf. Wenn du dann so Wörter hörst, die du irgendwie in deinem Studium hast, also wenn dann plötzlich Kindeswohlgefährdung aufkommt oder jetzt bei The Boys, wenn die dann sagen plötzlich, na, das ist Empowerment und sowas, gell? Es geht ums Empowerment und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße. Da bist du froh, dass du gerade privat bist und dann kommen solche Begriffe. Und dann kommt der Doppelhopper halt einfach vorbei. Doppelhopper. Das ist ja geil, ey. Zwei Hoppers durch irgendeine Scheiße geklungen. Also ich muss sagen, ganz kurz mal zu Stranger Things. Ich bin ja jetzt erst in der fünften Folge von der dritten Staffel, aber das Flanellhemd stark, vom Doppelhopper. Das ist richtig stark. Das ist schon stark. Ja. Das ist Magnum Hopper. Richtig geil. Das ist jetzt der neueste Shit, ne? Das ist quasi der Doppelhopper, wenn wieder Hawaii-Wochen sind. So. Doch, herrlich, wie er da sitzt und wartet. Was schon, wo der den Bürgermeister zusammenlegt? Ja, da war ich schon. Das ist super cool. Das ist eine geile Szene. Ja. Aber das könnt ihr auch in der vorletzten Folge hören, unsere Stranger Things Zusammenfassung. Mhm. Oh ja. Stranger Things Staffel 3. Ich nehme die 3. Und jetzt muss ich mal kurz mit meinen Kollegen was bereden. Ich würde jetzt langsam anfangen wollen. Jo. Mit unserem neuesten Piloten. Ja, es ist erstmal ein Pilot. Und dafür haben wir uns ja extra, Richard, Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art, eingeladen. Ja. Aber eins wollte ich dir noch erzählen, bevor wir anfangen. Ich habe während des Auftrittes einfach mal eine Ansage gemacht, das ist für alle die, die auf der Suche nach einem schwarzen Turm sind, nach einem dunklen Turm sind. Und wir haben dann Quartett gespielt, aber Peter hat leider nicht zugehört. Hat mich voll geärgert. Er hat dann nur noch meine Ansage danach stimmt, die habe ich mitgekriegt, ja. Wo ich gesagt habe, und damit hätten wir auch heute Stephen King untergebracht. Okay, dann hole ich jetzt mal unser schönes Spiel raus. Richard ist auch schon ganz gebannt. Was? Ich bin hier, was? Komm, nochmal, hat's mich nicht verarscht. Wir starten jetzt. Und zwar... Wir entlehnen einfach mal ein Spiel. Wir spielen heute mal Black Stories. Ich hatte es die ganze Zeit im Urin, dass ihr euch irgendwas habt einfallen lassen. Und zwar habe ich hier zwei Editions besorgt. Einmal, rote Schrift kann man im Dunkeln nicht lesen. Ediciones. Scary Music Edition. Also hier so ein bisschen rock'n'rollig. Stark. Und Mittelalter Edition. Stark. Passend dazu habe ich heute noch schwarze Herren-Schokolade mitgebracht. Und wir sind in einem Stadtteil, der politisch unkorrekt benannt ist. Ja, stimmt. Ich mal. Und ich habe heute ein Schwarzbier getrunken. N-Wort-Dorf heißt der Stadtteil. Das passt ganz gut. Music Edition, das sieht ja toll aus. Ja, ich mache jetzt mal einfach einen von der Music Edition. Ja, und da fangen wir einfach mal an. Weil ich habe mich durch die Amazon-Beschreibung von zwei Geschichten, sag ich mal, spoilern lassen. Mhm. Und deswegen, hast du schon mal gespielt, das alles nicht? Nee, habe ich nicht. Ich hab das gekauft, habe auf die Produktbeschreibung geguckt. Sind da immer so Beispielbilder bei Amazon. Ja. Und da war halt eins dabei und da wollte ich halt einfach mal Probe lesen. Ach, und das. Stark. Hast du noch keins der beiden gespielt? Nein. Ist ja stark. Ist komplett neu. Ist ja beide stark. Neu, ja. Extra, das darf ich mal. Das ist ja stark. Extra gekauft quasi. Es gibt auch die Uni-Edition, habe ich gesehen, ne? Gibt total viele Editions. Und es gibt auch die Kirschberg Edition. Geil. Ja. Die kommt aber noch. Geil. Ist noch nicht erschienen. Ach so, und falls jemand Black Stories noch nie gespielt hat, kann man noch erzähl mal, worum es was mit Black Stories auf sich hat. Genau, Black Stories, dabei geht es ja immer um irgendwelche Kriminalfälle, die es gilt aufzulösen. Also was war das Problem? Was ist hier passiert? Also quasi Richie und ich werden jetzt im ersten Fall quasi die ehrenvolle Aufgabe haben, zu ermitteln sozusagen. Und das können wir mit Fragen machen, die wir dann stellen werden. Und viel Charme auch, die sollten, genau, viel Charme auch natürlich und viel ermittlerisches Gespür. Das ist klar. Und die Fragen sollten immer Ja-Nein-Fragen sein. Echt? Das ist eigentlich so, die kenne ich so zumindest. Ich kenne das einfach nur, dass man es erraten muss, worum es geht. Ach so, okay. Okay, aber wir spielen das so Ja-Nein-Fragen. Immer geschlossene Fragen. Ich kenne es auch mit geschlossenen Fragen und dann kannst du aber dann Hypothesen aufstellen. Irgendwann, ja, so machen wir es. Wenn du gleich eine Ahnung hast. Dann kann auch mit Ja-Nein geantwortet werden. Ja. Genau. Okay, mal gucken, vielleicht verändert sich das Konzept jetzt noch im Laufe des Casts, aber gucken wir mal. Noch eine Frage, die vielleicht am Ende zu beantworten wäre, des Podcasts an die Zuhörer, an euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, um es gleich mal zu gendern. Zuhörerinnen. Was passiert, es gibt noch eine Antwort, was passiert oder was tritt ein, wenn Intelligenz und Stärke im gleichen Moment zusammenfließen, zusammenkommen? Okay, also ratet alle fleißig mit. Schreibt eure Hypothesen an rickhart@diedorfschönheiten.com und wir starten, meine Damen und Herren, im Takt des Todes. Ich habe jetzt eine aus der Musik Edition genommen. Die kenne ich nämlich schon. Okay. Ach, die Music Edition ist das. Genau, ich habe jetzt eins aus der Music Edition. Scary Music Edition. Rhythmen, Rebellen, Rock'n'Roll und 50 Rahmen schwarze Rätsel. Dürfen wir das Bild sehen eigentlich? Na klar. Ah ja. Die Lösung ist auf der anderen Seite. Als er ihn in die Hand nahm, ahnte er nicht, dass seine Karriere bald tödlich enden würde. Peter, was sagst du? Als er ihn in die Hand nahm, ja, geht es dabei um ein... Also wir sind ja in der Musik Edition. Richtig. Das heißt, es hat wirklich auch immer was irgendwie mit Bühnen zu tun oder mit Leuten, die was mit Musik direkt zu tun haben? Ja. Ja, okay. Dann habe ich... gerade eine Idee, aber die kann auch total falsch sein. Geht's um einen Bühnentechniker? Nein. Fuck. Ich dachte, es hat irgendwas mit Strom zu tun, weißt du? Ja, es macht Sinn. Dass er euch ein Kabel in der Hand genommen hat oder sowas? Das wäre auch meine Assoziation. Ging's um einen Sänger? Nein. Okay, als er ihn in die Hand nahm, Ja. Den, das klingt so... Der erste Gedanke war gleich total versaut. Penis! Mac Penis! Das kann nur der Penis gewesen sein. Ihn. Wen könnt ihr denn in die Hand genommen haben? Den Dude. Den Dudes. Hat es was mit Elektrizität zu tun, was er in die Hand genommen hat? Nein. Nee. Okay, war es ein schwerer Gegenstand? Nein. Wollte ich nicht sagen. Warum bist du eigentlich jetzt zweimal mit? Bei zweimal. Achso, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich dachte gerade bei Richard gerade so. War so krass. Wollen wir abwechseln oder? Ihr könnt es machen, ihr könnt beide eigentlich. Ich wollte sagen, so wie es kommt. Ja, das ist doch, wir machen das nur so zum Spaß. Bisschen, ich wollte gerade aus der zweiten Reihe kommen. Achso, okay, du wolltest dann von hinten das Feld vor. Kannst du das nochmal vorlesen? Ich will nur. So, na gerne. Im Takt des Todes. Hand, als er ihn in die Hand nahm, ahnte er nicht, dass seine Karriere bald tödlich enden würde. Also jetzt, wenn ich nach dem Titel gehe, im Takt des Todes, denke ich an den Schlagzeuger. Hat es was mit einem Schlagzeuger zu tun? Okay, schade. Hat es was mit einer Gitarre zu tun? Nein. Hat es überhaupt was mit einem Instrument zu tun? Die Todesursache? Nein. Seine Karriere bald tödlich enden würde. Ihn in die Hand genommen. Es geht um einen Musiker, wenn es um eine Karriere geht, oder? Musiker ist... Schwierig zu sagen. Kann man als Musiker sehen. Hat es was mit einem Bühnentechniker zu tun? Nein. Also der die Bühne aufbaut? Nein. Ah, kann man als Musiker sehen, ist natürlich schon, das immer aus diesem engeren Feld an, was ich jetzt denke, so, weißt du? Gitarrist, Sänger, Also erst ich... Hat das mit einem Zuschauer zu tun? Nein, auch nicht. Ist es jemand aus der Crew? Ja? Nein. Aus der zweiten Reihe? Nee. Nein. Kann man als Musiker... Ist es jemand, der mal mit Mariah Carey zusammen war? Ja, nein. Eine Ja-Nein-Antwort. Ja. Nein, also auf jeden Fall hat es auch nichts mit Mariah Carey zu tun. Ich würde gerne lösen. Ja. Ja? Kann es sein, dass an den Abend plötzlich jemand eingeladen war, der da nicht Zutritt hatte? Nein. Kann es sein, dass er dort kann dann vorbeigekommen ist? Ich frage mal dich, Lena. Könnte es sein? Warte mal, ey, du verarsch mich, du verarsch mich. Könnte es sein? Nee. Du willst mit mir spielen. Du willst das Fechten. Ich überhaupt gelernt. Du willst das Fechten. Hat das was mit einer Pistole zu tun, weil ich das Bild gerade nochmal sehe? Nein, das ist super unabhängig, ja. Kabel ist schon sehr naheliegend, ne? Aber hat das mit dem Titel zu tun, allgemein irgendwie? Also ich finde, da ist ein wichtiger Hinweis drin. Okay. Im Takt des Todes. Ja. Tod. Nein. Takt. Also es geht um einen Menschen, der ist nur ein Menschen. Es geht um einen Menschen, der ist an nur ein Mensch. An dem Prozess des Musizierens beteiligt, ohne ein Instrument zu spielen. Hat es was mit Crowdsurfing zu tun? Nein. Der ist am Prozess beteiligt, ohne selbst zu spielen. Hat es was mit Tanzen zu tun? Nein. Mit dem Takt. Geht's um einen Tänzer oder so? Nein. Habe ich gerade gefragt. Achso. Das kannst du nie wissen. So, ich gerade gefragt. Da war ich in Gedanken. Peter, hör zu. Private Dancer war es also nicht. I'm your private dancer. Kann es nur eigentlich ein Gymnast gewesen sein? Nein. Der gerade sein Abi gemacht hat? Nein. Ja. Der hat mit dem Instrument was zu tun. Ist auch nicht direkt am... Also da... Kannst du nochmal den Hinweis noch sagen? Der spielt halt einfach nicht. Der ist nicht am Prozess des Musikmachens essentiell beteiligt. War das jemand, der den Soundcheck mitgemacht hat? Aufbau. Nein. Peter, was sagst du? Das ist nicht so einfach, wa? Oder? Der Dirigent? Ja. Okay. Lala. Okay, der Dirigent. Gut, das sprengt schon mal. Als er ihn in die Hand nahm, dann hat er den Taktstock in die Hand genommen. Mhm. Und er ahnte nicht, dass seine Karriere bald enden würde. Hat er das falsche Notenblatt? Nee. Der ist ja gestorben überhaupt. Ich stirb immer, ja. Weil da schon die Karriere bald enden würde. Tödlich enden würde. Tödlich, hieß es ja. Ja, das ist sogar eine historische Persönlichkeit, die, so wie es scheint, wahrscheinlich existiert hat. Und das ist auch so passiert. Der ist hingefallen. Nee. Der hat den Stock in die Hand genommen. Ja. Dann nahm er den Stock. Ja, naja, das. Also, das Wort Stock ist halt auch wirklich wörtlich zu sehen. Okay. Der hat sich aufgespießt. Ja, nee. Der hat den geschluckt. Ja. Wirklich? Maulsperre gekriegt und hat. Nee. Oh. Das darfst du aber nicht machen. Das war meine Rache für vorhin. Das war die Irreführung. Die tödliche Irreführung. Das war jetzt hier wegen der 80er Jahre Geschichte. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das finde ich wäre in Ordnung. Das war also kein Taktstock, den er genommen hat. Dann war es ein Gehstock. Achso, okay, dann habe ich es falsch verstanden, den Hinweis. Es war ein Taktstock. Aber ich wusste nicht, dass es Taktstöcke auch in so einer Form gibt. Achso? Wie er hier beschrieben ist. Oh, das ist aber. Jetzt wird's haarig. Jetzt wird's haarig. Taktstock, also wenn die benutzen ja auch ein anderes Taktstock. Wort, wenn du es so nimmst. Du willst mein Taktstock. Das ist schon etwas, was man als Taktstock verwenden würde, üblicherweise. Es ist eine Form davon. Also ich kenne das jetzt, was er da benutzt hat, nur von Fanfarenzügen, wenn da jemand vorne langläuft. Ach, hier diese. Diese Stäbe, ja. Genau, das ist das richtige Wort. Ich hab's. Stab ist das richtige Wort dafür. Ich hab's. Pass auf, er hatte so einen Knöbel in der Hand gehabt. Hat damit rumgefuchtelt. Ein Knöbel. Da war vorne eine Spitze dran und da hat sich ins Auge reingehauen. So ähnlich. Ich wusste es. So ähnlich. Das Ding irgendwie in Schädel hat er sich und nee, ist dabei. Nee. Ist was von oben abgefallen? Nein. Auf den Kopf geworfen. Er hat sich so in den Kopf rein. Beim Dirigieren so ins Auge rein. Kalt. Hat sich ein Auge rausgeholt. Nein. Mit dem Löffel. Raus dir pur. Kalt. Kalt Getränk. Kalt. Okay, er hat das Ding, er hat es in die Hand genommen. Mhm. Boah. Wie ist er jetzt gestorben? Das war ein bengalisches Licht, war das. In dem Zusammenhang mit dem Ding. Das hat ihn ins Gesicht gepustet. War irgendeine Stromquelle in der Nähe? Nein. Ich habe vorhin schon gefragt, ob es mit dem. Nein. Ich habe gerade überlegt, ob das Ding bis er geleitet hat. Und ja, dann hat er oben hier in der, ja, das würde Sinn machen, aber ins Licht rein gestochen. Hast du das irgendwie in Kadaver gejagt? Nee. Ja, naja. Ist der Taktstock die Todesursache? Ja. Nicht die Todesursache. Aber er hat quasi das eingeleitet irgendwie. Genau. Das heißt, er hat das eingeleitet und dadurch hat er Gogo Gadgetto arm gemacht. Und ja, das wissen. Da muss ich jetzt selber schon lachen. So oder besser. Okay, also er muss dadurch irgendein Zeichen. Hat den jemand abgeschossen daraufhin? Nein. Okay, gut. Ich dachte jetzt ja. Der hat das gehoben und das war das Zeichen zum Abschuss, ja. Nee, zum Abschuss freigegeben. Wenn der Stock hochgeht, den erschieße ich. Weißt du, war so ein Killer. Wie der einen Stock hebt, das ist Opfer, weißt du. Genau. Da kam einer an und hat gesagt, ich heb mir den Stock hoch. Klingt geil, ist aber nicht so. Schade. Siehst du, ich habe die besseren Storys, Leute. Nein. Ich finde die Story schon ganz bemerkenswert, muss ich mal sagen. Gut, ja. Die scheinen ein guter Kniff jetzt noch zu haben. Aber auch ein bisschen Scheiße hoch, Also gut, man. Na, wenn man es dann immer weiß, denkt man nicht, wenn man es dann weiß, denkt man immer, halt, es kommst halt drauf. Schon sehr schlecht, aber gut. Ich finde, du kommst halt einfach, du kommst einfach nicht drauf. Also, es ist, also, wie gesagt, skippen, Peter, wir finden uns so, mal hartnäckig, wir befinden uns ich glaub, noch leicht, oder? Ja, ich würde es auch sagen. Ein bisschen Zeit hast du noch. Wir befinden uns im 17. Jahrhundert. Und nochmal so als kleiner Tipp. So von wegen Elektrizität und Stagehands. Okay, und so Kram. Okay, gut. Das ist schon mal ein wertvoller Tipp. Also das Rahmen ist ja irgendein Orchester, ja? Ja. Das kann ja kein Rock. Ich bin die ganze Zeit im Gedanken, ich war im Rockkonzert. Ja, nee, denk mal ein bisschen historischer. Mhm. 17. Jahrhundert. Eine Kerze ist umgefallen, alles angebrannt. Nee. Oh, schade, das war mein Trumpf. Die Kerze war der Trumpf. Viere ziehen und Winter. Na, hat er irgendwas Falsches gespielt? Hat er das falsche Lied angestimmt oder irgendwie was? Oder im falschen Nein. Moment angefangen, dass das noch nicht freigegeben war? Dass er quasi angefangen hat und dann hieß es, ey, hier, eine wichtige Persönlichkeit ist noch gar nicht da, erschieß den. Nein. Den Idioten. Nein. Er wurde nicht bestraft. Er wurde nicht bestraft. Also er wurde nicht bestraft für irgendein Vergehen. Pass auf. Ich hab die Lösung. Ja. Vielleicht hat er da rumgewedelt mit dem Stock oder mit dem Fanfaren-Ding oder was es auch immer darstellen soll. Ja. Und das hat von Weitem irgend so ein Polizist beobachtet und hat den erschossen. Weil die Fresse, das hat man doch gerade. Was? Wirklich? Nein. So was Ähnliches hat Peter auch vor drei Quatsch. Minuten erzählt. Ja. Und er hat meinen Freund auch nicht gehört. Das heißt, wir sind so stark am Nachdenken, wir hören uns gar nicht mehr zu. Achso, sagen. Okay. Ey, das ist auch echt so. Ich überlege auch die ganze Zeit immer, wenn Richard was fragt, nütze ich die Zeit, um zu denken. Ja, geht mir genauso. Dann denke ich auch, was hat er jetzt gefragt? Okay. Da haben wir uns jetzt einmal wiederholt. Was ja, das ist ja nicht schlimm. Jetzt? Wir müssen, glaube ich, irgendwie mal drauf kommen, wie der gestorben ist. Das interessiert mich eigentlich. Das ist eigentlich... Also der wurde nicht bestraft. Nee. Ist durch den Stab nicht gestorben. Direkt. Wurde der von jemandem anders umgebracht? Man muss auch einfach... ich lese nochmal vor. Ja. Im Takt des Todes. Als er ihn in die Hand nahm, ahnte er nicht, dass seine Karriere bald tödlich enden würde. Da stirbt quasi nicht vor Ort. Es passiert was auf dem Konzert? Mhm. Und später stirbt er. Gift. Nein. Schade. Es passiert etwas auf dem Konzert und danach stirbt er. Ja. Also, ich habe sowas, was, wie gesagt, was der so ein Stab, den der benutzt zum Dirigieren, nie gesehen. Okay. So in dem Maße, wie das hier beschrieben wird. Das klingt aber interessant. Dann muss der ja irgendwas an sich haben, was zum Tod geführt hat. Ja, aber es ist wahrscheinlich einfacher, als es dir... Aber ein schleichender Tod. Es muss ein schleichender Tod sein, wenn er erst zu Hause eintritt, oder? Ja. Schau mal, AIDS hat er sich angesteckt. Ja, genau. Da ist ausgebrochen, war vorbei. Genau. Der hat Freddie Mercury nochmal auf den Kopf getroffen. Kein lustiges Thema, aber... Schon ein bisschen. So ein Stab. Aber schon nicht. Also der Stab hat irgendwas an sich gehabt, was bei ihm zum Tod... War es eine allergische Reaktion oder sowas? Nee, das ist auch verkehrt. Gehst du jetzt an Busch, wie like es so? Leute, ich sag nur, wenn Intelligenz und Stärke zusammenkommt. Ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Okay, also der Stab hat irgendwas hervorgerufen, was zum Tod geführt hat. Da sind wir jetzt an dem Punkt. Okay. Das heißt, der Stab hatte irgendwie eine Beschaffenheit, irgendeinen Stoff an sich. Den er nicht. Nee. Bin die ganze auf dieser Vergiftungsschiene. Nee. So Allergie, Vergiftung, das ist es nicht. Kannst alles streichen. Kannst du streichen. Dann. Das. Na, okay. Ich hätte gedacht, der hat irgendwas sich abgeruppelt an der Hand und dann später sich im Gesicht rumgeschmiert und dann irgendwas eingeatmet oder sowas, weißt du? Dass er dadurch dann verstorben ist. Nee. So. Als er ihn in die Hand nahm. Als er ihn in die Hand nahm. Ich finde, wir müssen uns vielleicht ein Zeitlimit setzen. Das ist gut. Ja. Ich würde jetzt einfach auflösen. Auch, ja, ich glaube, wir kommen echt nicht drauf. Ja, machen wir. Das ist die nächste Runde mit Zeitlimit. Hast du einen Wecker? Na klar. Wecker. Rolex oder was? Der Dirigent eines Orchesters benutzte bei einem Konzert einen großen Stab, um den Musikern den Takt anzugeben. Während das Ensemble spielte, stieß er den Stab rhythmisch zur Musik, immer wieder auf den Boden auf. Dabei traf er auf einmal seinen Zeh, welcher verwundet wurde und sich schwer entzündete. Der Dirigent starb einige Tage später an den Folgen der Verletzung. Ach komm. Paris 1687. Der Komponist Jean-Baptiste Louis verletzte sich so wie beschrieben. Er weigerte sich, den Zeh zu amputieren zu lassen und starb an der Infektion. Okay. Vor allem gab es denn Penicillin eigentlich? Warum das erfunden? Penicillin? Was im Ersten Weltkrieg? 1900 noch was, ja. Penicillin? Na klar, ja. Im Kaiserkrieg? Gab's. Ja, gab's. Die Deutschen hatten es nicht, die Engländer hatten es ja. Ach, die Deutschen hatten es nicht? Nee, die Deutschen hatten es nicht. Alexander Fleming hat es ja erfunden. Fleming, ja. Hat einen Nobelpreis bekommen, ne? Richtig. Krass. Und damit hätten wir unseren Bildungsauftrag für heute auch erfüllt. So, ich würde sagen, Peter... Bild dir deinen Cast. Kriegt die nächste Karte. Peter kann sich auch aussuchen. Wir müssen mal gucken, wie wir die sortieren. Hast du das gewusst, dass wir es im Ersten Weltkrieg noch nicht hatten? Penicillin? Ja. Die Deutschen hatten es nicht. Das wusste ich auch nicht gewusst. Ich würde sagen, die Benutzten legen wir nach... Hast du einen Timer, Robert? Oben, ja. Im Telefon. Wollen wir machen? 5 Minuten? 5 Minuten ist ein bisschen knapp, finde ich. 10 vielleicht. 10? Das waren jetzt locker auch 10 Minuten, was wir gequatscht haben, oder? 5? 10? 5 finde ich gut. Wir machen erstmal 5 und dann gucken wir, wie es aussieht. Wir mit Peter kann, an, also, Peter? Wenn wir merken, dass wir nicht mehr weiterkommen, dann kann man auch vorher den Abbrechen entsprechen. Passt auf, ich mache das so. Ich lege die Benutzten immer auf diese Anleitung oben drauf. Geh, okay, wisst ihr Bescheid, Schätzelein. Oben legst du drauf? Ja, oben und auf die Anleitung. Dann die einfach neuen, hochheben. Sind die frischen? Nein, drunter. Drunter. Daneben. Gut. So, Peter kann sich aussuchen, was er nimmt. Ist also Mittelalter oder Musik? Bisschen auf meinen Penis gesetzt. Arm gepullert. Dann machen wir jetzt mal aus der anderen Edition. 1. Ja, muss ich mal gucken, was du für eins nimmst, weil eins wird davon, weiß ich logischerweise auch schon. Das suche ich danach auch. Ich brauche nur mal Licht irgendwie. Geil. Kennst du das schon? Ordnung muss sein. Das ist, oh, Mittelalter, ja toll. Nein, kenne ich nicht. Game of Thrones ist das ja. Das ist der Thron hier. Game of Thrones. Ordnung muss sein. Ich mach mal schnell den Timer an. Ja. Oh, halt, das war der Taschenrechner. Ich voll Trottel. Ordnung muss sein. Mal, du kannst mir auch mein Handy rausgeben hier aus einem von den Beuteln. Die Taschenlampe hätte man Zeit halten können. Ich habe eigentlich auch so eine Kopflampe, aber habe ich auch nicht dran gedacht. Geil. Hätt. Eine Puller-Kopflampe. Hätt Lamp. Also noch wenige Sekunden, bis es wirklich losgeht. Bis es wirklich losgeht. Schreibt uns mal in die Kommis und wie ihr. Und die Glocke nicht vergessen, die sich Scheiße, diese Folge findet. Ist doch gar kein Handy hier. Ihr könnt ja auch, wenn wir das fortführen sollten, ja, also mir macht es jetzt Spaß. Gern auch Vorschläge für eine Rubrik oder sowas machen. An uns schicken. Danke. Bitte. Entschuldigung, sonst nicht meine keine Ursache. Habt ihr schon mal eine Kontonummer geschickt? Können wir das dann auch entsprechend noch benennen? Okay. Okay. Ich starte. Fall. Genau. Ab geht's. Diesmal Mittelalter-Edition. So, Robby, mein Guter, wa? Ordnung muss sein. Schwerter klirrten. Pfeile schwirrten. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht gingen die Ritter nach Hause. Ja, das ist natürlich nicht einfach. Das stimmt. Dem würde ich mich anschließen. Ich guck weg. Peter muss ich es erstmal durchlesen, noch reinlesen, meine Damen und Herren, damit Peter uns auch an Rede und Antwort stehen kann. Und wir können schon mal. Wir können schon mal uns gegenseitig fisten. Wir können schon mal gegenseitig, genau. Analphysiotherapie machen. Genau. Also. Oh, nee, ey. Okay. Na gut, da kann man drauf kommen. Lies nochmal vor. Also. Ordnung muss sein. Ich dreh's nochmal. Die waren im Angebot, ey, zu der Zeit, wo ich die bestellt habe. Okay. Oder? Ordnung muss sein. Schwerter klirrten. Pfeile schwirrten. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht gingen die Ritter nach Hause. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir das ist ein Irrtum vorliegt, dass wir im Mittelalter sind. Ja. Gehe ich in recht der Mittelalter-Edition. Gehe ich recht in der. Es ist so. Nun. Ich würde mal vermuten, mal kurz was gucken. Die Ritter wurden abgezogen von dem Befehlshaber. Also es ist, die sind aufgrund eines Befehls gegangen. Das steht zumindest hier jetzt nicht drin. Ja und das, nein, Antworten gibt es nur wieder. Na, ich habe auch ab und zu ein bisschen geholfen. Mhm. Steht zumindest jetzt nicht drin, dass die direkt abgezogen okay, wurden. Okay, gut, das, okay, das ja, sagt gut, schon. Ja, du hast auch recht, Robert. Das sagt ja schon mal was. So. Richie, deswegen würde ich das jetzt mal mit Nein beantworten. Nee, das, der Ansatz ist gut. Ich würde mal sagen, ein Klurak ist geflogen gekommen. Ich löse auf. Ich möchte gerne, ich kaufe ein Vokal. Oder Drogon ist gekommen. Hat sie alle weggesäbelt. Hast du eigentlich mal durchge-, hast du eigentlich mal fertig? Ja, das ist noch übrigens ein Goodie, mal für die Zuhörer. Ja. Genau als ich 8. Staffel Game of Thrones nach einem Vierteljahr gucken war, ist bei Sky die Serie abgesetzt worden. Weil die Lizenz ausgelaufen. Ausgelaufen. Und sie kommt aber wieder, hat mir der liebe Peter am Telefon gesagt, ich bin beruhigt. Ja, die kommt jetzt Mitte Ende August, jetzt so 20. rum, kommt die 8. Staffel wieder. Ach so. Die kommen jetzt nach und nach wieder alle wieder. Ich glaube, ab nächste Woche geht's los. Mhm. Da kommt, glaube ich, die 1. Staffel wieder, 12. 13. machen. Jeden Tag kommt eine neue Staffel dazu. Da kannst du Rerun machen. Ja. Ach, nee, und dann dauert es noch mal knapp eine Woche, bis die 8. Staffel wieder reinkommt nochmal. Dann ist alles wieder da. Bend the knee, sag also die, ich mal. Die sind einfach, die sind dann... Die sind... Die steht bend da, the fucking knee. Die haben's... For me. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht gingen die Ritter nach Hause, steht hier. Also die wurden nicht direkt abgezogen. Die sind von sich ausgegangen. Deswegen habe ich jetzt eben auch so rumgedruckst. Haben die ihr Heimatland wieder... Nee, wieder zurückerobert? Nee, kann nicht sein. Also es war jetzt so, oder so ihre Heimatburg quasi wieder... Sind alle wieder gegangen? Ja, wirklich alle, ja. Ich schätze mal, von aus dem Wald kam was Ungeheuerliches und da sind sie gerade für Angst gehabt. Da war es nur eine kleine Maus. Rita, du bist so ein Troll, weißt du das? Ich schätze mal. Ne, das Killer-Karnickel kam dann. Wie wär's ja, also es wurde nichts erobert und sowas, also die haben einfach aufgehört. Das hat bestimmt was Kreuzzugmäßiges zu sagen. Ich schätze mal, der Hauptfeldwebel kam. Der Spieß. Der Ansatz ist, glaube ich, nicht schlecht. Abgerückt. Kreuzzug ist, glaube ich, kein schlechtes Stichwort. Ja, ich hoffe, ich bringe dich jetzt nicht auf eine falsche Fährte damit. Naja, Jerusalem wurde ja, ich glaube, mitten im Kampf übergeben. Oder sowas. Was? Ich glaube, ja, kreuzzugmäßig, da war was. Da wurde nichts übergeben, das sage ich mal dazu. Die Intelligenz aus Thüringen. Naja, zumindest kapituliert, das meine ich ja. Ach so, ja. Leute, darum geht's in dem geht Fall. Geht doch nicht um eine Kapitulation. Nee. Leute, ihr hört's mal wieder, die Intelligenz aus Thüringen, die trifft sich nicht bei Edushu, ja, im Stehkaffee, sondern bei Chibo. Sondern in Apolda, auf der Hängematte. Genau. Ach, nee, aber, Warte mal, Kreuz. Vielleicht war da Dämon Grogon im Spiel. Nee, es geht um kein Wesen oder sowas. Es ist wirklich... Nee, es ist ja auch historisch. Also es ist historisch, es gibt nee. Keine Demagogos. Nee, es geht nicht um... Es gibt auch keine Drachen und so. Es nee, hat ich, nichts mit Märchengestalten zu tun. Es ist wirklich... Muss der Wahrheit ins Auge blicken. Genau, geht um Realismus. Also, es hat wirklich keiner da irgendeinen Befehl gegeben. Es hat keiner was erobert. Die haben einfach von sich aus aufgehört. Dieser Grund, den gilt es herauszufinden. Die haben einfach aufgehört. Vielleicht waren sie so stimuliert voneinander. Aber es ist keine Flucht gewesen. Nee. Die haben einfach aufgehört und sind gegangen. Ne? Die Mutti hat gebrüllt, Miraculi ist fertig. Mittagspause. Fertig. Das ist stark. Oder? Das ist sehr stark. Mittagspause, oder? Nicht schlecht. Aber leider falsch. Schade. Ich bin so ein bisschen hier wie hier der Typ hier von... Genial daneben. Genial daneben. Hugo, Egon, Balder. Egon Balder, gell? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja, leider nicht. Leider falsch. Leider total daneben. Lockt die da manchmal in so eine falsche Richtung immer. Ja? Ja? Und dann? Kennt wie würden Sie es beschreiben? Noch? Leider total falsch. Kennt ihr noch den Tonk? Na klar. Das fand ich auch. Georg Träger. Geh aufs Ganze. Ich kenne auch den Sturm. Geh aufs Ganze, ja. Das war stark. Kennt ihr den Tonk? Ist der Befehlshaber, der König, der ist ja gefallen? Nein. Ist nicht gefallen. Ja, ja, es war auch keine panische Flucht. Hm. Einfach, vielleicht war es auch nur ein Reenactment. Also ein Nachspielen einer Schlacht. Nee, das war es auch nicht. Es war wirklich eine reale Schlacht, aber die haben von sich aus eigener Überzeugung aufgehört. Fuck, ey. Das ist schon heavy, ey. Die haben halt einfach aufgehört, Fettstift. Was war denn so im Mittelalter wichtig so noch? Also in Religion. Ja, genau. Religion bist, auf jeden Fall. Du bist auf einer guten Pferde. Ja, Werte. Vielleicht ja. Kodex. Vielleicht ist irgendein Naturphänomen geschehen während der Schlacht. Hm, ja, nicht ganz, nee, das ist es nicht. Ich sehe ein Zeichen. Ich weiß es. Ist aber eine verdammt gute Richtung. Ich löse auf. Ich löse auf. Nee, das war es nicht. Es war kein Naturphänomen. Okay, ich löse auf. Ja? Ich würde sagen, es hat geregnet. Wir haben alle Angst gehabt. Nein, das war es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas im Laufe der Schlacht eingetreten, was. Aber es war nah dran, okay, es war nah dran, gell? Ja, war schon richtig heiß. War es nah dran, Peter? Die 7 Minuten sind rum, das geht nämlich verdammt schnell. Ja, ich habe 7 Minuten sogar eingegeben. Dann. Ich würde sogar fast noch ein bisschen raten. Okay, gut, na dann noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Es hat nichts mit einem Wetterphänomen oder sowas zu tun. Ich habe das Gefühl, ich bin dem Ganzen auf der Spur. Und sind 7 so kurz? Geht. Ja, 7 war jetzt schon, das ging jetzt echt schnell. Es hat was mit Religion zu tun. Vielleicht haben sie einen Gegenstand, um einen Gegenstand gekämpft, eine Reliquie oder so, die sie dann wieder zurückgekriegt haben. Nee, das auch nicht. Man hatte auch eine Herrscherin im Spiel. Also die haben nichts bekommen, nichts übergeben bekommen, die haben einfach aufgehört von sich aus. Einfach aus so. Aus irgendeiner Überzeugung. Aus einer Überzeugung. Ich nenne es mal Überzeugung. Weil Überzeugung hat auch einen religiösen Touch. Genau, deswegen sage ich auch Überzeugung, weil ich, für mich ist das so. Vielleicht war es ein bisschen die Braveheart-Mentalität und haben sich gedacht, ey, okay. Was? Das kann nicht sein, was wir hier machen. Wir müssen uns alle lieb haben. Nee, das war es nicht. Nee. Vielleicht. Man lag es auf der Zunge. Ich bin jetzt mittlerweile in Reformationskriegen. Deutsch-französische Historie, sage ich mal. Also da steht nur 11. Jahrhundert, steht da gleich. 11. Jahrhundert ist dann jetzt zu früh. Ist zu früh für Reformation. 11. Jahrhundert ist ja wirklich Kreuzzugzeit fast. 11. Jahrhundert, ja. Also 1000 noch was so. 1100? 1000, nee, ist ja nicht 11, ist ja 12. Also, Jahrhundert. 1000 bis 1099. 1000 bis 1100 ist, ja, ist 11. Bis 1900. Na, ist 11. Nee. Lass mal das 10. sein. Ja, 10,5, ja. Von bis 14 gesehen, ja. Ja, ja, ja, hoch 3. Was war denn da? Also muss ja was, entweder was im ist ja Orient gewesen, also entweder im Orient gewesen sein oder in Europa, weil Amerika war ja logischerweise noch nicht. Aufgehört, da war nicht mehr zu holen. Was haben wir denn heute noch so von der Religion überliefert? Was gibt's denn da noch? Also was wirklich, Scheiße. Was wirklich für alle, ob Glaube oder nicht, trotzdem Relevanz hat irgendwie. Die 10 Gebote. Bezogen auf die Arbeit jetzt zum Beispiel. Arbeit ist heilig. Ach, Sonntag. Der Sonntag sollst du Buße tun und deine Schläfchen tun. Sonntag wird nicht gearbeitet und auch nicht geschlachtet. Genau. Oder Weihnachten. Feiertag, es war ein heiliger Feiertag und die haben aufgehört deswegen. Krass. Da haben wir's. Also das akzeptiere ich als Lösung. Da war's. Der Kampf hatte bis tief in die Nacht angedauert und um Mitternacht brach ein hoher kirchlicher Feiertag an. Laut einer Mitte des 11. Jahrhunderts zwischen geistlichen und weltlichen Mächten getroffenen Vereinbarung namens die Waffenruhe Gottes, lateinisch Trüger Dei, waren Kampfhandlungen zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel an manchen Wochen bzw. Feiertagen sowie während der Fastenzeit untersagt. Die Kämpfer hielten sich daran, pflichtschuldig unterbrachen sie ihr Gemetzel, um es am nächsten erlaubten Tag fortzusetzen. Stark. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich euch noch so einen Tipp mit der Uhrzeit gebe, aber das hätte wieder gleich auf was anderes geführt. Das ist wie im Morgenland, ja. So, beim arabischen Ramazan oder Ramadan. Ramazan. Ja, die Afghanen sagen Ramazan und die streiten sich mal mit den Arabern, weil die sagen nämlich Ramadan. Mhm. Ach so. Und das ist schon mal wieder eine Differenz, die sie 200 Jahre nicht lösen können, gell? Vollidioten. Ja, das muss ich mal so sagen. Und nee, aber gut, das ist eine andere Geschichte, aber ich muss sagen, Das ist wirklich so. Ja. Das heißt, sie müssen Punkt 12 müssen dann rausziehen. Hm. Jeder muss ihn rausziehen, weil dann ist einfach Ramadan und dann wird das nicht gemacht. Leute, wer sich mit Ramadan auskennt und schön Veggie-Gerichten, postet es mal rein. Genau. Richard braucht neue Veggie-Gerichte. Crunchy Veggie-Gerichte. Kurze Zwischenfrage, wie weit bist du jetzt in der 8. Staffel Game of Thrones? Zweite. Ah, okay. Zweite 8. Staffel. Achte, zweite. Okay. Aber schade. Und Stranger-Dings bin ich bei der 5-3. Genau. So einfach ist es nämlich, da diskutiert der Herr Sonnet gar nicht rum. Möchtest du Musik oder also möchtest ich würde du Mittelalter? Sehr gerne, sagen wir mal. Ich hätte eigentlich drei nehmen müssen, oder? Gefallen, ja. Ich glaube, ich nehme mal eine Mittelalter. Mhm. Das hat mir gerade gut gefallen. Ich muss mal gucken, ob das wieder eine ist, die ich schon hatte. Nee. Leute, ich würde mir gerne demnächst mal die Uni-Edition holen. Ja, da macht die das. Muss auch Spaß machen. Das ist meins, oder was? Ja. Ja, das ist deine Karte. Alles klar. Brauchst du das nicht? Nee. Ich muss mich mal einlesen hier. Oder? Ja, lies dich mal ein. Genau. Das mache ich auch gerade bei meiner Seminararbeit, Projektarbeit 2. Ich erhöhe mal auf 10 nicht. Minuten. Ich erhöhe mal auf 10 Minuten. Ja, wir machen mal 10 Minuten. Das ist aber wirklich Deadline. Mehr gibt's nicht. Bin ich mal gespannt, auf was das jetzt hinausläuft, was wir jetzt für ein Feiern aus Mittelalter. The Middle Age. Midi. Ich guck mal nicht schlecht. Auf die Batterieladung. Hm? Also Richie. Geil, noch zwei Streifen. Oh, die ist eloquent hier, die ist schwer zu lesen. Rickard. Rickard. Mit solchen kognitiven, geistigen Fähigkeiten bin ich nicht mehr möglich um die Uhrzeit. Nicht mehr fähig. Schön drauf geschmissen. Man muss dazu sagen, wir nähern uns auch der Geisterstunde langsam an. Echt? Nein, Quatsch. Aber es hat so den Touch, weil es dunkel ist schon. Finster. Deswegen muss ich schon an die Geisterstunde denken. Also wir quietschen heute ein bisschen. So ein bisschen mausiges Vergnügen heute hier auf der Hollywood-Schaukel. Ja. So ein Podcast fresh from Hollywood. Jetzt sind wir wieder. Hollywood. Der Hollywood war vorhin auch da, ja. Der Hollywood. Das war vorhin noch ganz lustig. Da war noch eine Gartennachbarin da. Mhm. Und die hat den Hund. Richard angegriffen. Die hat den Hund dabei und der Hund. Du musst auch sagen, ich habe sehr schöne Schuhe an. Ich will gerade. Die war einfach neidisch, die wollte die gerne haben. Damals mit der Schuhe. Schuhe ist wie Jurassic Park. Das ist, die erklären eigentlich das ganze Leben. Schuhe. Ja. Okay, und bist du soweit? Jo. Okay, auf geht's. Neuer Fall. Okay, der nächste Fall heißt Mittelalter-Set von Black Stories. Unglück im Glück. Wenige Minuten, nachdem Fronikas Unschuld feststand, war sie tot. Was, wenige? Wenige Sekunden, nachdem Minuten? Fronikas Unschuld feststand, war sie tot. Okay, also die Worte freigesprochen von irgendwas. Starte. Also gab's, achso ja, Robert startet einen Timer. Mhm. Gab's einen Prozess? Eine Verhandlung, irgendwie was? Die muss ja von, also wurde angeklagt schon. Ja. Okay. Geht gut los hier. Ich muss lösen. Echt? Also ich vermute, es hat was mit Hexen zu tun. Mit Hexenprozessen. Ja. Es gab da, sag ich mal, zweifelhafte Methoden herauszufinden, wie jemand eine Hexe ist. Du hast doch gestorben. Zum Beispiel wurde gesagt, nur als Beispiel, es muss jetzt für hier nicht zutreffen, wurde gesagt, ja, okay, wir verschnüren jetzt die Frau, schmeißen die in den Teich rein und wenn die schwimmt, dann ist sie eine Hexe. Und wenn sie untergeht, die hat er doch schon gehabt. Nee, die hat wirklich nicht. Und wenn sie untergeht, ist sie unschuldig. Ganz großes Kino. Ja, nee, das ist, ich bin halt. Das ist historisches Wissen 60 ist das. Das ist historisches Wissen 60. Ich wollte jetzt mal Philipp kennenlernen. Weil? Wer ist Philipp, Peter? Das kann leider keiner wissen hier. Das ist ein Kommilitone von uns, der hat auch ein verdammt krasses Geschichtswissen. Oh, ganz krasses. Also. Wie gesagt, da gab es noch andere Methoden, aber das ist so die Was ist dann passiert? Die ist dann logischerweise untergegangen. und ist gestorben. Weil wenn du untergehst, bedeutet das, du bist unschuld, du bist keine Hexe und wirst quasi von Gott errettet. Wenn Leute, du so gelöst. Sehr stark. Kalte, nasse Schläge, sehr stark. Das tut mir jetzt natürlich leid, das Spielverderber zu sein. Ist okay, wenn ich noch eine mache? Na klar, so schnell ging natürlich, es war unter zwei Minuten. Kann ich gar nicht genießen, ja? Also kann ich gar nicht genießen. Lies mal vor. Veronika war des Paktierens mit dem Teufel angeklagt. Im Verlauf ihres Prozesses wurde eine Hexenprobe angeordnet. Mhm. Beim sogenannten Hexenbad fesselte man die Angeklagte mit den Händen an die eigenen Füße und senkte sie an einem Seil in einen Fluss. Trieb sie an der Wasseroberfläche, galt dies als Beweis für ihre schwarzmagischen Fähigkeiten. Mhm. Die Hexe landete auf dem Scheiterhaufen. Mhm. Ging die Angeklagte dagegen unter, wie Veronika, war sie unschuldig. Leider zogen die trägen Gerichtsdiener die Ärmste erst wieder aus dem Wasser, als sie bereits ertrunken war. Trägen. Trägen. Wer sind die Gerichtsdiener heute? Die Sozialarbeiter. Es gab auch sowas wie in der Art, so in der Art Gottesurteile. Die wurde zum Beispiel bei Gerichtsstreitigkeiten zwischen Parteien ausgemacht. Quasi wie ein bisschen wie bei Game of Thrones hier. Ich möchte einen hier, wenn die immer kämpfen zum Beispiel. Kennst du schon? Nein. Wie bei Mandingo-Kämpfe von Django, ne? Ja, genau, Mandingo-Kämpfe von Django. Genauso sieht's aus. Mhm. Und da haben sie zum Beispiel die Arme, wer am längsten die Arme hochhalten kann. Oh. Oder mit einem Krug. Mit einem Krug Wasser am längsten halten kann. Da hat dann quasi den Gerichtsprozess gewonnen, wenn du es so nimmst. Okay. Na. Gibt's ganz interessante Dinge. Ja. Also Mittelalter ist halt auch so ein bisschen meine Homebase, sag ich mal. Ich wollte gerade sagen. Mir halt das falsche Genre ausgesucht hier. Genre. Ja, sorry, ey, das sind aber bestimmt nicht alle so leicht. Nee, war sehr stark, war gut. Muss man so stehen lassen. Ich meine, gut, das andere jetzt mit der Schlacht, das war ja nicht so ohne, ja. Ja. Muss man erstmal drauf kommen. Also das mit dem Freund, mit dem Gerichtssaal, das fand ich sehr schwer, mit dem C. Uiuiui. Ja, das war ja aus dem, war ja sogar aus der Musik-Edition. Musik-Edition, ja. Aber das hätte ich auch nicht gedacht, dass es wirklich, also dass wirklich sowas gab, dass die da wirklich aufgehört haben, mitten in der Schlacht, gell? Dass sie dann sagen, okay, das ist uns jetzt so wichtig, dieser Feiertag, gell? Ja, ja. Und Punkt Mitternacht hören wir da jetzt auf. Genau. Das ist schon heftig. Müssen wir überlegen, gell? Dann so Leute, Feierabend, gell? So nach dem Motto, ja, heute stirbt keiner mehr. Das ist wirklich so, ey. Wie in der Fabrik, wenn der die Feierabendspfeife pfeift. So. Also bin drin. Okay, reicht. Stell dir das vor, das hätten sie bei der Schlacht der Bastarde gemacht oder sowas, weißt du? So, für England! Nee. Für Schottland! Und dann, Scheiße, schon um 12. Mitternacht. William Wallace. Mitternacht stirbt keiner mehr. Das war's. Ab Mitternacht wird keiner umgebracht. So, Leute. Ich muss schlafen gehen. Okay. Bist du soweit? Jawohl, die nächste Karte heißt, beziehungsweise der nächste Fall, steht unter dem Motto, heißes Eisen. Statt einer Trophäe erhielt der Sieger Schläge auf den Kopf. Viserys. Ich gebe dir eine goldene Krone. Bent Denis, sage ich nur. Los geht's. Statt einer Trophäe erhielt er Schläge auf den Kopf. Heißes Eisen. Geht's um einen Menschen oder um eine Symbolfigur? Also vielleicht, was weiß ich, eine Strohpuppe oder sowas ähnliches. Irgend so ein alter Brauch. Nein. Okay. Zur Strohpuppe habe ich jetzt Nein gesagt. Hä? Ich kann nur Ja und Nein fragen, sagen. Ich kann nur Ja und Nein sagen. Was, also Strohpuppe, Nein, alles andere Ja. Geht es um einen Brauch? Okay. Das ist schwierig zu beantworten, aber ich sage Nein. Okay. Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde sagen Nein. Was hat sie jetzt gegen noch um eine Statue? Ja, so eine Symbolfigur halt. Ob deine Symbolfigur quasi auf den Schädel gehauen wird. Nein. Okay, gut. Deswegen habe ich jetzt gerade auch nochmal so nachgefragt. Ja, weil das, ja. Jetzt, ich habe gerade die Tendenz nicht verstanden. Hast du gut gemacht. Nein. Hat es was mit einem Pferd zu tun? Hufschmied? Da muss ich gerade als erstes an ein heißes Eisen denken. Ja, ja, ja. Aber mit dem Pferd hat eine gute Assoziation. Hat es was mit einem Schmied allgemein zu tun? Ja. Ja, okay, gut, okay. Schmied. Schmiede. Der Sieger hat auf den Kopf gehabt. Haben, da gab es einen Wettbewerb. Demnach. Also wenn es ja um eine Trophäe ging. Meinst du jetzt so wie DSDS sowas? Ne, sowas. Schmied. Ja. Schmied Superstar. Das kann sein, ne? Schmied. Ja. Peach Schmied. Star Schmied. Ja. Schmieder breit. Was, ja, wirklich? Ja. Okay. Schmieder breit. Das heißt, da haben mehrere Schmiede um die Wette geschmiedet. Waren mehrere Schmiede im. Der Sieger im Rennen? Ich glaube. Da gab es überhaupt einen Wettbewerb jetzt? Ja. Okay. Ich habe gerade das Gefühl, wir werden auf eine falsche Spur gelockt. Wird da, Nee, im Gegenteil. Nein? Ja? Habe ich auf eine richtige Spur gebracht. Nein. Wird da... Nein, also es gab nicht mehrere Schmiede, nein. Aber es gab einen Wettbewerb, also einen Schmiedewettbewerb. Ja, ja, gesagt. Okay, ja. Gut. Ja, ist okay. Ja. Wird jemand einen Helmtest? Das ist nicht schlecht. Helmtest? Nein. Der Blick. Ey, das war jetzt unbezahlbar gut, das war Comedy Gold, ey. Okay, was hat der geschmiedet? Wird da jemand verletzt oder wird ein Gegenstand? Ja, oder? Wird da jemand verletzt? Merkst du selber, dass es ein bisschen dumm ist, die Fragestellung, ne? Ja, hab ich gemerkt. Nochmal? Wird jemand verletzt? Ja. Wird ein Mensch verletzt? Ja. Ein Lebewesen verletzt? Ja. Okay. Wird ein Lebewesen umgebracht? Ja. Hier so kurzen Pausen dazwischen. Ja. Ging es um einen Hammer? War ein Hammer mit im Spiel? Gute Frage. Ja, wirklich? Ja. Okay, gut. Ich habe jetzt erst wieder gedacht, das ist irreführend mit dem Hammer hier auf der Karte. Ist der Hammer erhitzt? Wegen heißes Eisen und so. Einfach mal fragen. Vielleicht. Aber erhitzt ist, nein. Wurde der Hammer getestet? Der Hammer wurde ein Hammer hergestellt? Meinst du staatlich geprüft oder was? Staatlich geprüfter Hammer. CE-Zeichen und so. MC Hammer und so. Nein. Okay, also der Hammer selbst wurde nicht geprüft. Der muss ja... Ja, ich fand das vorhin den Ansatz nämlich cool mit dem Helm eigentlich, so dass der Helm getestet wird, so nach dem Motto. So, warum der Sieger der wird statt, den statt einer Trophäe erhielt er. Statt einer Trophäe erhielt der Sieger Schläge auf den Kopf. Heißes Eisen. Ja, war. Ich Trottel hab die Zeit nicht angemacht. War der geschmiedete. Oh, noch 3 Minuten noch. War der geschmiedete Gegenstand noch zu heiß, um ihn anzufassen? Nein. Sein könnte, dass jemand verbrannt hat dabei oder sowas. Befinden wir uns bis 5 nach in der rudimentären Medizin. Der rudimentären also Medizin? In den Anfängen der Medizin. Nein. Oh, das hätte es sein können. Ich will mal ein bisschen nicht so ein Arschloch sein. Ihr habt eigentlich schon guten Content gebracht. Ihr habt schon gute Ansätze. Ich hoffe, so denken unsere Hörer auch. Ihr habt schon sehr gute Ansätze gebracht. Ja, was war denn besonders gut? Das würdest du gerne wissen. Jetzt lob uns doch mal. Das würdest du gerne wissen. Ja, so, was er gesagt hat, mit dem heißen Eisen und mit dem Menschen und so. Der macht mich fertig. Und dem Helm, das war schon gut, mehr sage ich nicht, das war alles sehr gut. Geht es mit dem Helm auch um eine Bestrafung? Alles Preis war sehr gut, was ich gesagt habe. Wie bitte? Geht es auch um eine Bestrafung? Nee. Trophäe? Strafung nicht, nee. Ja, Wettbewerb. Also es wurde ein Helm geschmiedet. Nee. Der Mann mit der eisernen Maske. Wurde eine Waffe geschmiedet? Nee. Wurde eine Rüstung geschmiedet? Ich gebe mal einen Tipp, es wurde nichts geschmiedet. Okay. Aber es gab einen Schmiedewettbewerb und... Es gab keinen Schmiedewettbewerb. Es gab einen Wettbewerb, aber ein Schmied war mit im Spiel. Wettbewerb, genau. Und ein Schmied war mit im Spiel, ja. Okay. Dann war es ein Kampfturnier. Ja. Ein Reiterturnier? Ach, die haben den aus seinem Helm befreit. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man, ja, würde ich gerne. Die haben den quasi aus seinem Helm befreit, der Schmied. Warum? Beim Tjost oder was? Lanze abgekriegt. Warum haben sie ihn befreit? Weil sein Helm verbogen war. Ja. Hm? Das hat mir aber gut geholfen, aber gute Spiel. Muss ja, der hat muss bei einem Turnier Lanzenschuss abgekriegt an den Helm und da wurde der Helm verformt und danach, und er hat aber gewonnen, konnte seinen Gegner besiegen und hat quasi erstmal die Trophäe nicht gekriegt, sondern erstmal wurde er befreit aus dem Helm mit Hammerschlägen. Und was ist dann passiert? Er ist gestorben, wahrscheinlich. Krass. Sehr gut. Okay. Krass. Yeah. Hat er ja gesagt, ey, gute Pferde wart ihr schon. Okay. Sehr schön. Ich lese mal vor. Ich war die ganze Zeit auf Schmiedeturnier, hab gedacht, es ging um so ein Wettschmieden oder sowas. Leute, lass mich das kurz zu Ende führen. Okay. Baron Wilhelm Marschall, Earl von Pembroke, 1144 bis 1219, einer der berühmtesten Turnierkämpfer seiner Zeit, hatte einmal mehr als einen Wettstreit für sich entschieden. Den ausgelobten Preis konnte er jedoch nicht entgegennehmen, da sein Helm im Verlauf des Turniers so stark deformiert worden war, dass er ihn nicht mehr abnehmen konnte. Im Anschluss die Preise verliehen wurden, lag er gerade mit dem Kopf auf dem Amboss eines Schmieds, der den Helm mit einem Hammer wieder in Form brachte. Und dabei ist er quasi gestorben. Das ist das Bild dazu. Okay. Heftig, oder? Genau, jetzt ist die Zeit rum. Ey, das ist ganz schön krank. Sehr stark. Ey, wenn du es dir überlegst. Sehr stark, oder? Und, ey, wisst ihr, einmal die Trennhexe straight angesetzt, oder? Mhm. Also. Ja, willst du einen Preis abholen, gell? Da biegt er den Helm gerade, dass er stirbt. Oder dabei ist er doch gestorben, oder? Trennhexe. Ja, scheint so. Wisst ihr, wie das knallt? Wenn du auf einem Amboss liegst und die hauen auf das Blech oben drauf. Krass. Ich würde mal schnell das raussuchen aus der Mittelalter Edition, was ich schon kenne, weil das ist ja sonst Quatsch. Habt ihr jetzt aber gut gelöst noch? Ja, auf den letzten Meter, ey. Also, nee, wirklich. Gut gelöst. Du hast uns auch gut geholfen. Ja, stimmt. Ja, dass ihr jetzt so die Kurve noch gekriegt habt, war dann doch sehr straight dann. Da wird die Trennhexe einmal straight angesetzt. Stell dir vor, du gewinnst so ein Turnier, hast du alle umgebracht, dann kloppt er da auf deinen Schädel ein, und aus dem Helm rausrutscht, dann bringt dich dabei was, alleine was da für Kraft wirkt, von wegen, der Helm ist übelst verbogen, nach so einem Turnier. Das ist ja alles Metall irgendwie auch, gell? Ja, na klar. Bei ihm, das war damals einfach Metall und nichts anderes. Das hier, das kenne ich schon. Okay. Deswegen lese ich jetzt vor. Nochmal die Nummer 1, 2, 3, 4 aus dem Black, sind ganz schön beim Mittelalter. Black Stories Spaß, Mittelalter. Ich habe das jetzt extra rausgehört, wie gesagt, weil ich das schon in der Vorschau gelesen habe. Robert, machst du weiter. Mach weiter. Du musst jetzt genießen. Okay. Ich dachte, du weißt es. Ich dachte, fängst gleich an. Okay, Robert, liest dich noch kurz ein. Wir brauchen noch einen Moment. Einen Moment das. Genieß das. Genieß das Einlesen. Ja, okay. Das heißt Attacke. Ein Toter führte seine Mannen zum Sieg. Das war's. Seine Mannen zum Sieg. Mannen, ja, seine Armee. Seine Leute, seine Männer. Ach so, ja, Mannen. Ach Mannen, so. Die Mannen. Ja, die Mannen. Die Entmannen. Okay. Ich stelle 10 Minuten ein und starte ab. Genau. Ein Toter führte seine Mannen zum Sieg. Du, das ist der Hitler, ne? Und schon ist die Stille da. Ja. Wie kann ein Toter zum Sieg verhelfen? Pass auf, das war folgendermaßen. Carsten Stahl war da, hat einen Workshop gegeben in der Woche. Nein, Quatsch, das war es nicht. Ich denke mal, es war ein Toter aufgespießt worden oder irgendwo als demonstrativ irgendwo gemahnmalt worden und hat das angreifende Heer in die Irre geführt. Und dann konnten die aus irgendeinem Hinterhalt zuschlagen und haben die erledigt. Ich sag mal zu 50%. Das gefällt mir. Peter, dann machen wir weiter. Also, es ist nicht unerheblich, was du jetzt gesagt hast, also teilweise. Haben sie ihn genutzt, um die Gegner in die Irre zu führen? Nee. Wollen wir das? Nee. Okay, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob das dann wie so eine, wie sagt man hier, Scarecrow-mäßig ihn irgendwie aufgestellt haben. Genau. Aber es könnte auch abschreckend gewesen sein. Abschreckende Wirkung, ja. gezeigt haben, hier die Toten sind wieder auferstanden. Sehr gut, Peter. Und haben quasi sie erschrocken. Sie, sehr gut, Peter. Man war ja im Mittelalter sehr abergläubisch. Ja. Und dann stark. Ja. Gläubisch vor allem. Abergläubisch. Ey, bist du abergläubisch? Rimcheck, Adam. Also guckt euch mal die neuen Comics. Und es war ja erst ein Film im Kino von Rimcheck Adam. Ja. Das ist übrigens Spider-Man auf Türkisch. Was? Rimcheck Adam. Wo war das? Was habe ich verpasst? Spider-Man 8 ist doch in dem Heft. Ist doch, sind, doch diese, nicht gelesen. Sind doch diese Aufkleber. Sind doch diese Aufkleber hinten drauf mit ja, dabei gewesen. Das ist nicht und, da stand hinten drin, stand hinten auf den Aufklebertütchen von Panini, stand halt Spider-Man Far From Home in mehreren Sprachen drauf. Ach, unter anderem Türkisch Rimcheck Adam. Da habe ich mich mal kurz bepisst. Muss ich auch sehr lachen. Rimcheck Adam. Rimcheck Adam. Das ist schade, Leute. Ihr habt halt das Auge fürs Feinde, gell? Ja, klar. Also wenn schon Rimcheck Adam da steht. Rimcheck Adam. Bin ja schon stark. Sieht schon lustig aus, gell? Okay, also das war jetzt wirklich... Das war nicht verkehrt. So. Ich hätte... Also, ich möchte noch mal was zum... Aber übrigens, apropos Peter Parker, ne? Zur Vorbereitung wollte ich noch was wissen. Ich muss ganz kurz noch was fragen, wenn mir das gestattet wird. Ja, ganz kurz. Übrigens, der Tobey Maguire, ne? Ja. Einzig wahre, für mich zumindest. Echt? Der hat, macht er jetzt auf 450-Euro-Basis, macht er jetzt beim Barber. Geil. Macht er jetzt Loden-Tony, macht er jetzt. Ach so, ja. Okay. Mhm. Bei wir. Wollte ich nur sagen. Okay. Aber ja. Er darf noch nicht an den Mann und an eine Frau ran, er kehrt nur Haare zusammen. Das ist doch stabil, kann man doch mal machen. Mhm. Wollte ich nur mal erzählen. No, vielen Dank. War ich nämlich neulich dort gewesen und da habe ich gesagt, ja. mach die Haare weg. Einmal eine Frisur bitte. Und es ist ja, hängen ja 10 verschiedene Bilder da und dann habe ich auf eins gezeigt. Bitte. Naja, es ist ja wirklich so. Ich habe auf 10 verschiedene Frisuren hängen. Das hast du auf Paul Breitner gezeigt. Und ich habe auf ein Bild gezeigt, auf die 8. Ja. Und es wurde. Also ich hätte gerne einmal die 8 mit scharf. Nee, und ich habe aber eins bekommen, was alle bekommen. So sahen alle danach aus. Achso, okay. Es gibt nur diese eine Frisur. Achso, die Bilder waren auch die 8, die 10 Bilder waren auch die gleichen. Ich habe mich gefragt, ob ich kostenloses haben möchte, weil der Praktikant, also Tobey Maguire, mich schneidet. Okay. Da habe ich gesagt, okay, können wir mal. Ja, dann hat der dann so einen Topf draufgestellt. Rimcheck rundherum abgeschnitten. Hat Rimcheck hat sich vorgestellt, genau. Adam von Rimcheck bin ich. Und dann ging's Adam los. Von Rimcheck. Genau. Rimcheck, Eva. So ein Adliger. Jo, aber zurück zur Schlacht, sag ich mal. Zurück zur Schlacht. Ich wollte noch was ich möchte gerne noch was zu den Vorbereitungen wissen, quasi. Zu den Vorbereitungen? Ja, ja. Also grundsätzlich. Wie haben Sie es angestellt? Das Grundsätzliche, was Peter ja sagte mit dem, Die haben ihn geschickt. Die haben eine Taube geschickt. Und, die haben ihn entführt. Und haben den, mehr oder weniger, ob der nicht jetzt da sein könnte, haben den rübergeholt und haben den umgebracht, haben den aufgespießt. Nee, das haben wir ja schon ausgeschlossen. Also, war schon ausgeschlossen. Ja, es geht um, wie Peter vorhin schon sagte. Tod, also um Auferstehen und so. Ne? Genau, das ist so das Bild. Ja, ich dachte trotzdem, dass das so der Vorläufer war, dachte ich. Habe ich falsch gedacht. Nee, hat nichts mit einer Einführung zu tun. Ja, also die haben ja den Toten genutzt, um die Gegner abzuschrecken sozusagen. Jetzt geht es halt darum, wie haben sie es gemacht quasi. Aber was ist das für ein Toter? Na, musst du doch wissen. Du musst doch raten. Der Tote ist von den Gegnern. Na, es war der Anführer. Ja. Er hat gesagt, er führte seine Mannen. Er muss es ja der Vorgesetzte gewesen sein. Von den haben sie genommen. Ja, der muss ja der Herrführer gewesen sein oder was. Genau. Den eigenen Klassenlehrer haben sie genommen quasi. Der Marschall. Toni Marschall. Hm. Sieben Fetzer Weinkel. Na, vielleicht. Okay, also die müssen ja irgendwie diesen Aberglauben nochmal angefeuert haben, denke ich mir jetzt. Die haben da irgendwas Fäden an den dran gemacht, haben den dann so rumschweben lassen. Krasse Marionette, nee. Genau, Marionette wollte ich sagen, genau. Nee? Haben sie irgendwie dafür gesorgt, dass die sich schon im Vorfeld so auf sowas einstellen, also dass sie schon mal Angst haben, so, dass sie denen irgendwie nochmal so Gruselgeschichten. Nee, das haben sie auch nicht gemacht. Nee. Aber also mir geht's halt darum. Wie haben sie es gemacht? Was haben sie mit dem gemacht? So, wie konnte der die anführen? Das meine ich. Ach so, okay. Haben sie den auf dem Pferd gesetzt? Ja, genau. So haben sie es gemacht. Okay. Genau. Ach, auf dem Pferd gebunden und dann losgeschickt. Genau, das ist die Lösung. Okay, gut. Und dann? Naja, und dann in die Schlacht geschoben. Dann wirkte das so, als würde der auf die Gegner zureiten. Dann haben sie gedacht, oh Gott, die Toten kommen. Der kastilische Ritter, stark, Nationalheld, sehr stark. Der kastilische Ritter. Stark! Oh, Entschuldigung. Das ist mitten rein, gell? Der kastilische Ritter und Nationalheld Rodrigo Diaz de Vivar, genannt El Cid, ca. 10.000 noch was, bis 10.099, befahl seinen Gefolgsleuten, angeblich auf dem Sterbebett seinen Leichnam nach dem Tod auf seinem Pferd festzubinden, damit er sein letztes Mal, ein letztes Mal in die Schlacht gegen die feindlichen Mauren führen könnte. Als die Gegner den totgeglaubten Ritter an der Spitze von dessen Heer auf sich zugaloppieren sahen, glaubten sie, El Cid sei von den Toten auferstanden und flohen schornweise. Das ist stark. Getreu dem Motto, der Leutmann von Leuten befahl seinen Leuten, nicht er zu Leuten, bis der Leutmann von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl. Geil. A man. It's a man, Philosophie. Das steht dahinter, ja. It's in a man's world. Was hast du denn jetzt für eins genommen, Peter? Jetzt habe ich wieder die Musik Edition. Edition, ja. Ich muss mir auch kurz noch einlesen hier. So, ich mach mal. Schon wieder pinkeln, krass. Ey, da pingelt aber viel. Wahnsinn, Wahnsinn. Rimcheck, Adam. Ist geil, oder? Da gibt's eine Sprachnachricht, wo ich mich halt bepisse, die ich dann an Peter geschickt habe. Peter, kennst du Rimcheck, Adam? Es muss einfach ein Ü drin sein. Ja klar. Das ist so geil. Und dann habe ich mal bei YouTube Rimcheck Adam eingegeben, Rimcheck, ey. Und was da immer alles mit Ü und Ö ist, ey, das ist so erstaunlich. Ja, das ist wirklich eine krasse Sprache eigentlich. Türkisch, ja. Okay. Ja. Okay. Seid ihr soweit? Ja. Also, ein neuer Fall. Gefährliches Getränk. Obwohl er nicht durstig war, wäre er um Haaresbreite für ein Getränk gestorben. Ist nicht gestorben. Also der ist nicht gestorben. Okay. Hat aber Verletzungen sich zugezogen, kann man daraus schon schließen. Der ist in einen Brunnen gefallen, weil der Wasser holen wollte. Nee, das nicht, nee. Erstmal die einfachen Dinge abgreifen. Und vor allen Dingen auch die Uhr anmachen. Start. Also ich lese nochmal vor, gefährliches Getränk. Ja. Obwohl er nicht durstig war, wäre er um Haaresbreite für ein Getränk gestorben. Pass auf, der hat so ein Zeug genommen und wollte erstmal hier Feuer spucken. Wollte einen zeigen, dass er ein richtig krasser Drachen ist. Sag mal, sind wir bei Musik, oder? Okay. Okay, ja. Dann ja. Hat mich etwas vergaloppiert. Ja, das war's leider nicht. Ich musste mir jetzt erstmal überlegen, ja, warum sollte ein Musiker an den Brunnen gehen? Ich war jetzt noch kurz auch noch bei Mittelalter. Mhm. Getränk. Also es ist was Modernes. Wirklich. Ja, okay. Oder nicht. Der hat ein Getränk für seine Frau geholt und ist in eine Massenpanik reingekommen. Ist es leider nicht. Wie viele waren in Stuttgart auf der Love Parade? 20.000 und ein paar zerquetscht. Irgendwie sowas, ja. Achso. Okay. Pass auf, der hat ein falsches Getränk getrunken, was er gar nicht trinken wollte, was eigentlich gar kein richtiges Getränk ist. Gute Idee, leider falsch. Hugo, bist du's? Der Balder, die alte Knitterfresse. Nee, die Idee fand ich wirklich gut, aber war es nicht. Nee. War ein bisschen müde gewesen und hat sich aber nochmal um 22 Uhr mit Rimcheck Adam getroffen. Kommst du nicht mehr weg davon. Hat noch das ein oder andere Getränk nochmal zu sich genommen. Wenn man einmal die Spider-Man-Tür öffnet. Die Rimcheck. Das ist alles voller Spinnennetze. Das ist vorbei, ja. Also ich kann euch schon mal sagen, ich finde es schwer. Okay. Also eure Ansätze sind noch nicht mal in der Nähe. Es geschieht. Das motiviert, ja. Ich würde niemals drauf kommen, ehrlich gesagt. Es muss ja was mit Musik zu tun haben. Ja. Es hat was mit... Obwohl er nicht... Durstig war. Da hat jemand einen Kasten Bier einfach mal pro forma in den Probenraum getragen und ist hingefallen. Treppe runtergefallen. Leider nicht. Es wird eines Konzertes passieren. Das ist auch, ich finde, die komplette Karte bringt dich auf nix, was den Fall angeht. Okay. Also, ein Riesenkontrast zu meiner Karte. Ich finde, weder gefährliches Getränk bringt dich auf irgendwas, das Bild ist nichtssagend im Kontext mit dem Fall. Und die Beschreibung ist auch noch so allgemein gehalten, dass, also ich merke es gerade an euren Ansätzen, in solche Richtung würde ich auch denken, dass du da nicht drauf kommst eigentlich, finde ich. Obwohl er nicht durstig war. Obwohl er nicht durstig war, wäre er um Haaresbreite für ein Getränk. Für ein Getränk gestorben. Hat irgendwas gemacht, um das zu bekommen. Das Für ist eigentlich auch gar nicht so unrelevant. Okay. Irgendwas machen müssen für das Getränk. Er wollte es aber nicht trinken. Den Hinweis gebe ich mal. Er wollte sich abkühlen und hat sich über den Kopf geschüttet und dann kam Elektrizität ins Spiel. War eine gute Idee, war es aber leider auch nicht. Mit Elektrizität hat es gar nichts zu tun. Okay, er wollte sich abkühlen. Abkühlen auch nicht. Nee. Er hat sich über den Körper geschüttet. Nee, auch nicht. Er hat's weggeschüttet. Auch nicht. Er wollte eine Flasche kaufen, weil es eine Wertanlage ist. Auch eine gute Idee, ja. Pfand zurückbringen? Nee, auch nicht. Also es geht wirklich um den berühmten Musiker, sag ich mal als Hinweis. Oh, oh. Den kennt ihr beide. Oh. Es spielt 1984. Ozzy Osbourne. Mir war jetzt der Fall nicht bekannt. 84. Ist wirklich riesen Sternchen. Wir befinden uns im Rock'n'Roll. Ja, nicht so ganz. Wir befinden uns im Pop. Ja. Wir befinden uns, gehe ich recht in der Annahme, dass wir uns... Das klingt immer wie, wer bin ich? Gehe ich recht in der Annahme, dass ich... Ja. Das Beispiel bist du jetzt so? Ich bin so bei Police in der Richtung. Oder Phil Collins habe ich auch sofort Fuck getan. Vielleicht auch hier Michael Jackson. Ja. Das war ein guter Name gerade. Michael Jackson. Hm? Oh ja. Hab ich doch recht gehabt. Ist das das, wo der sich die Haare angezündet hat? Ach, du kennst das echt? Ja. Ach, der Robert da. Der du kennst das, mir war das nicht bekannt. Dem ist während des Auftrittes hat er sich, bekannt, was? Hat er sich die oh. Ja, deswegen. Es war okay. Kein echter Auftritt, muss man dazu sagen. Also es war ein Videodreh. Ja? Es war ein Videodreh, was? Der hat sich während des Videodrehs, hat er sich ein Afro angezündet, aber... Was? Und dann mussten die logischerweise löschen. Deswegen ist er ja eigentlich auch so auf Schmerzmitteln. Ab da hat er ja dann die Schmerzmittel angefangen zu nehmen. Hm? Dieser Unfall, sag ich mal, wo der sich die Loten angezündet krass, hat. Krass, heftig. Ja. Mir war das gar nicht so bekannt. Ich weiß, dass mal irgendwas also war. Also ich kenne die Story, ja. Ich kenne das mit Guns N' Roses auch, dass bei so einem Konzert mal was schief gegangen ist. Metallica. James Hetfield stand genau. In der Feuersäule drin. Ja. Und das ist bestimmt auch noch mit drin. Und dann hat Axl Rose ja danach noch das Konzert gesprengt. Gell. Da ist er dann nur zum Mikro gegangen und hat einfach nur ins Mikro gebrüllt und ist wieder gegangen. Und dann gab es übelst einen Aufruhr. Ja. Ja, also das war im Prinzip die Lösung. Also der hat sich wehgetan. Es gibt noch ein, zwei Details dazu, genau. Ja. In einem Werbespot für Cola, deswegen das Getränk, deswegen sage ich, finde es weit hergeholt. Ja, mit dem Getränk. Für Cola sollte ein Konzert eines berühmten Sängers nachgestellt werden. Bei den Dreharbeiten explodierte jedoch ein Feuerwerkskörper auf der Bühne zu früh. Der Künstler stand in unmittelbarer Nähe, sodass seine Haare Feuer fingen. Zum Glück konnte sofort erste Hilfe geleistet werden. Der Sänger kam mit Brandverletzungen davon. Jetzt der konkrete Fall. Michael Jackson sollte 1984 in einem bombastischen Spot für Pepsi-Cola auftreten. Die waren ja damals so krass drauf, was die Werbung anging. Stimmt. Als dieser Unfall geschah, Jackson geriet in Panik, doch das Sicherheitspersonal konnte ihn sofort retten. Ja, ist er sogar noch abgebildet mit flammenden Haaren. Ja. Auch keine schlechte Frisur, gell? Thriller! Ja, einfach mal so. Locke, die noch verschoben wurde. Die eine Locke, gell? Locker mio. Ja, wie gesagt, der sah da noch nicht so aus. Der war noch braun. Das könnte auch Michael Targaryen sein, gell? Mit den Feuerhaaren. Mit dem Feuerhaaren. Richard, soll ich dir einfach mal unverbindlich eine Karte rüberreichen? Gerne, wenn wir nachher noch einen Doppelhopper holen. Na klar. Gerne. Und Wamsburger bitte dazu. Hier Musik Edition. Ja, gerne. Wir hatten sehr ja jetzt gerne, schon. Ja, ne? Von 12, gell? Ja. Ah, das war gut, dass Richard hier auf Michael Jackson gekommen ist. Ja, und dann, das war eigentlich das Stichwort. Du hast es dann veredelt, gell? Genau. Du hast verwandelt. Oh ja. Veredelt. Veredelt. Oh, ja, ja, macht aber Spaß. Also, das finde ich mal cool. Das war jetzt... Auch ein bisschen, es war ja nicht direkt die Frage, gell, ob es Michael Jackson ist, gell, oder so, aber da habe ich jetzt, in dem Fall fand ich das jetzt legitim, mal zu sagen, der Name ist wichtig. Weil das bringt schon. Das ist aber auch wirklich krass. So. Das bringt echt also einen das Kontext. Das war wirklich bescheuert formuliert, ja. Also dass da für ein Getränk quasi damit die Cola gemeint ist, wenn du es so nimmst, ja. Für den Werbespot, gell? Ja. Ich habe auch so gedacht, ich habe es gelesen, habe gedacht, okay, der hat irgendwie Brand oder sowas, gell, und dann lese ich die Lösung und habe gedacht, oh. schwierig. Ja. Das wirkt nämlich echt so, als wollte der unbedingt ein Getränk haben und ist dadurch irgendwie durch die Umstände gestorben. Ja. Also echt nicht ohne, aber das war gut, dass ihr dann so auf Popmusik gekommen seid. Dann fiel Michael Jackson auch noch zufällig als dritter Name gleich. Und dann hat's Klick gemacht. Und dann war's da, genau. Okay. So, Leute. Ja. 3, 2, 1. Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Ich bin die Bibi. Nein, Quatsch. Es geht los. Rick Hardy. Also, kopflose Kunst. Nach der Enthauptung sang er weiter, bis er zusammenbrach. Nach seiner Enthauptung sang er weiter, bis er zusammenbrach. Aber das wird auch der einzige bleiben. Zusammenbrach. Das ist nicht Bud Spencer. Pitchy hat gerade auf die Karte gezeigt und der sieht echt ein bisschen aus wie Bud Spencer. Einsatz! Was nach der Enthauptung sang er weiter? Bis er zusammenbrach. Kopflose Kunst heißt die Karte. Bis er zusammenbrach. Und verbirgt welchen Fall? Jetzt seid ihr dran, jetzt kommt ihr ins Spiel. Nach der Enthauptung. Totenstille. Im wahrsten Sinne. Ja, ich überlege halt gerade, ob es ein Instrument gibt. Okay, die Frage ist erstmal, wer da singt sozusagen, gell? Das müssen wir erstmal rausfinden. Ja. Wer wurde enthauptet? Also, geht es überhaupt um ein Lebewesen, was enthauptet wurde? Ja. Echt? Okay. Es geht um einen Hahn. Nein. Das ist immer spannend macht. Ja. Also geht es um ein Tier überhaupt erstmal? Ja. Ja, okay. Gut, also ein Tier, was dann weiter gesungen hat trotz allem. Also Hahn fand ich jetzt auch gut, aber gut die Idee. Ja, weil das war die, immer, aber wie sollte weiter, man da singen, gell? Das frage ich mich auch gerade. Ja, was singt denn noch? Was kann noch weiter singen? Also da wurde wirklich der Kopf abgetrennt? Vielleicht Enthauptung? So. Ja. Okay. Vielleicht so morbider Scheißdreck, ey. Was sie da mal, was ist was Geschichtliches, oder? Also was in der weit in der Vergangenheit liegt. So über 100 Jahre locker. Nein. Wisst ihr, an wen ich gerade denke? Ha? Ozzy Osbourne. Die Fledermaus. Ja, wie der guckt hier, Oh. Echt stark, wie der guckt hier. Geil. Ja. Ozzy Osbourne. Können das noch ausführen? Also Ozzy Osbourne hat auf einem Live-Konzert eine Fledermaus auf die Bühne geworfen gekriegt und dann dachte sie wäre nicht echt und hat dann einfach, weil er halt auch der fucking Prince of Darkness ist, hat sich gedacht, okay, dann beiße ich ja jetzt den Kopf ab. Kopf abgebissen, Fettstift. Und dann passierte was? Dann hat er gemerkt, dass das eine echte ist und hat aber weiter gesungen. Und was passierte dann? Also ist richtig? Also die da musste krass geimpft werden. Oder so. Dann hat er es wahrscheinlich irgendwann gemerkt, oder was? Genau. Dann hat er es realisiert und dann ist er zusammengebrochen. Eine Heavy-Metal-Band benutzte in ihrer Show gruselige Kulissen und Requisiten. Eines Abends warf ein Zuschauer eine noch lebende Fledermaus auf die Bühne. Der Sänger dachte, wie asozial, ey. Sie sei aus Gummi und er biss ihr als Show-Effekt den Kopf ab. Blut lief ihm aus dem Mund, doch er sang weiter. Wegen der Krankheitserreger im Tier wurde er von Lied zu Lied immer schwächer und musste gleich nach dem Konzert medizinisch versorgt werden. Bild, okay, gut, das Lösung. Ich hätte eher gedacht, er hat es dann realisiert. So. 1982 erlebte der Sänger Ozzy Osbourne, sehr gut von euch, gelöst diesen Vorfall. Stark. Das Geschehen sorgte für Schlagzeilen und untermauerte Osbournes skandalträchtiges Image als wahnsinniger Musiker mit Hang zum Okkultismus. Geil. Geil, Mann. Geil, du. Geiler Fall. Das fand ich jetzt geil. Stark, auch geil, oder? Beschrieben. Stark. Ich meine, gut, wenn man es wieder nicht kennt, wird es echt haarig. Ja, gell? Dann, ja gut, ich habe halt auch aber zwei ausgesucht. Aber Musik-Cracks eben auch hier. Gell? Ich habe halt auch Sachen ausgesucht, die jetzt so ein bisschen liegen. Wir können kann halt ich noch eine machen? Noch mal welche. Wir kommen wieder so schnell darauf. Oder? Ich denke, wir machen jetzt einfach jeder nochmal. Und dann machen wir den Laden zu. Ich bin erstmal dran. Drei Runden jeder und das gut ist. Alles klar. Reicht doch, das reicht ja auch, finde ich. Also, jetzt wird man nicht gierig da draußen. Alle Beschwerden an rickhard@diedorfschönheiten. Ja, bitte alle Beschwerden an mich. Und die Crunchy Veggie. Ich leite das gleich Recipes weiter an meinen FSJler. Okay. Wenn ihr es länger mögt, Pen and Paper. Stimmt. Was nehme ich denn jetzt? Dann empfehlen wir euch Folge 10, 20, 30 und 40. Und 50 bald. Und 50 bald. Nicht mehr lange hin. Das ist das Mittelalter. Also ich finde, man muss es ja auch nicht, also ich finde das vollkommen in Ordnung, also man muss es ja nicht ewig ziehen, also ich nehme jetzt einfach nochmal, sonst wird das wie Demon Gorgonzola. Einfach nochmal, da haben wir quasi 9 Fälle gehabt, plus halt ein mehr, weil das eine wusste ich halt schon. Hm. Und da ist es doch gut, ey, und da können wir das nächste Mal wieder welche machen. So, step wenn wir wollen. By step. Ungebändigte Angst. Ich lese es schon mal vor. So war ich das im Gesicht. Ich lese es schon mal vor, dass ihr... Oh. Gesundheit. Entschuldigung, sonst nicht meine Art. Ungebändigte Angst. Er hörte die Trommeln und blickte auf das Tier. Oh Gott, hilf mir, dachte er nur. Könnt ihr euch mal überlegen? Ich lese mal die Lösung in der Zeit durch. Er trommelte und blickte auf das Tier. Dachte sich, oh Gott, hilf mir. Er trommelte und blickte auf das Tier. Also wir haben irgendeinen... Ach du Scheiße. Das okay. Die Story kenne ich nicht, also. Okay. Gut, ich habe jetzt kurz... Ach nee, wir sind ja bei Musik, gell? Das ist die Musikedition, ist das, gell? Kontext der Musik. Musikendition. Endition. Er trommelte und blickte auf das Tier. Dachte, oh Gott, hilf mir. War irgendein Tiger mit im Spiel? Nicht. Ich muss jetzt sofort an Siegfried und Roy. Try, denken. Siegfried und Roy. Ah, das hat gut. Aber nichts mit Musik zu tun. Ja, ich weiß, aber trotzdem irgendwie habe ich sofort an einen Tiger gedacht, der da vielleicht irgendwie rumgestreunert hat oder sowas. Hat das Ganze in einem Zoo gespielt? War es ein Konzert in einem Zoo oder sowas? Nein. Nee. Kannst du nochmal lesen, bitte? Ja, sofort. Das muss ich mal... Okay, krass. Ungebändigte Angst. Er hörte die Trommeln und blickte auf das Tier. Oh Gott, hilf mir, dachte er nur. Er hörte die Trommeln. In einem Zoo irgendwas. So ein bisschen. Zoo. Er hörte die Trommeln. Ja. War das ein Ritual? Ach, nee, ach, wir sind bei Musik. Oh, ich denke gerade an so Stammeskämpfe, Ritualkämpfe. Ja, in einem Zoo irgendwas passiert? Nein, kein Zoo, keine... Bei der Blue Man Show? Nein. Die Trommeln auch wieder, ja. Auch nicht. Blue Man Group. Also... Blumen Group, genau. Hat es direkt mit einem Konzert zu tun, wirklich? Ja. Okay. Phil Collins irgendwas? Nee. Das wäre nicht krass gewesen, wenn es eher mal so Stammesmusik gegangen wäre, weißt du? Die trommeln ja auch viel. Ja. Und da wirst du dann irgendwie so ein Vieh rausgelassen. Okay, es war wirklich beim Konzert. Ja. Guckt auf das ungebändigte... Oh, das ist schwer. Sag's nochmal. Ungebändigte Angst. Ungebändigte Angst. Warum hab ich immer so leichte Karten? Er hörte die Trommeln und blickte auf das Tier. Oh Gott, hilf mir, dachte er nur. Ich finde, er hörte die Trommeln, ist auch ein bisschen... Es hat was damit zu tun, aber... Das ist irreführend, ja. Es ist irreführend, finde ich. Ein bisschen. Oh, das Bild sagt mal, die Karten variieren schon ganz schön vom Niveau, gell? Ja. Niveau? Hollywood. Er hörte die Trommeln. Ja. Er hörte die Trommeln, ja. Sind es überhaupt wirkliche Trommeln? Also, in dem Sinne von Schlagzeug spielen oder sowas? Oder, ja, ja, oder also richtig, ja. Oder hat jemand einfach die Trommel gerührt? Nee. Er hörte die Trommel. Die Werbetrommel. Was passierte? Die Werbetrommel? Projekt. Also er hörte die Trommeln. Und blickte auf das Tier. Oh Gott, hilf mir, dachte er nur. Zoo wäre doch was Tolles. Hm. Ja, scheint damit nichts zu tun. Es hat ja direkt mit einem Konzert zu tun. Hast du was mit einem Zirkus zu tun? Nein. Nein. Das wäre auch krass, ja. Im Zirkus, das wäre gar keine schlechte Idee. Also, die hatten da ein Tier, was zur Show mitgehörte? Nein. Nee. Also, das Tier... Hat was mit Michael Jackson zu tun? Nein. Es geht nicht um Michael Jacksons Affen. Geht's um den berühmten Musiker wieder? Ja. Ja. Okay, ja, die Story kennen wir wahrscheinlich echt nicht. Wenn ich die nicht mal kenne, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du die nicht kennst, du kennst schon echt viel. Hörte die Trommeln. Ja, es ist ganz schön schwierig. War es ein Musiker? Ja. Okay. Es ist ein Musiker. Es ist ein Musiker? Ja. Also er ist nicht gestorben dabei? Nein. Okay. Nein. Okay. Also, er hörte die Trommeln. Also die Trommeln müssen ja irgendwas verkünden. Dachte ich jetzt so, dass die Trommeln ankündigen, jetzt wird hier das Tier freigelassen oder so. Also das Tier wurde nicht gezielt freigelassen. Nein. Okay. Dann ist es überhaupt um ein Tier? Ja, oder? Es hat was mit einem Tier zu tun. Es war aber kein, ob wir uns in der Twilight-Zone befinden. Also war kein richtiges Tier, wie man sich das vorstellt. Ja. War es eine, ne? So eine Show, eine Bühnenshow. Genau, eine Bühnenshow. War es irgendein Drache oder sowas, nein, den sie da für, nein, die Show oder sowas? Nein. Keine Props. Keine Props. Keine Accessoires. Mhm. Nur True Show. Ja. Keine Truman Show. Ja. Okay. Also ist, hä? Dann ist es ja doch ein echtes Tier. Nee. War das Tier auf einem Wappen oder sowas? Nein. Auf einem Banner? Mhm. War es in, im... Ging es um einen Bandmitglied überhaupt, der Angst hatte? Ja. Ein Musiker hat Angst bekommen. Blickte auf das Tier. Hieß einer von den, hatte einer von denen Tiernamen? Nein. Von den Musikern? Nein. War Dick, Kiss, war es mal Kiss gewesen? The Crow. Nein. The Crow. The Crow plötzlich mit auf der Bühne. Er blickte auf das Tier. Ich mache mir nie mehr Sorgen um Geld. Es war aber kein richtiges Tier, sagst du? Nein. Da hatte jemand einen Anzug an. Nein. Pass auf, es war Irrfind. Ich habe gerade so ein Gorilla-Kostüm hier. Es war Irrfind in Fire, Let's Groove, ey. Nee. Und da war, nee. Let's Groove. Let's Groove, ey. Scheiße, ey. Diese Aussage, oh Gott, hilf mir, ist wirklich nur so ein Gedanke von ihm gewesen. Oder ist das auf einen Song bezogen? Gibt's aber nicht. God help me. Das könnte, ey, das weiß ich nicht. Ich kenne dafür sein Werk nicht gut genug. Okay. What you can do. Das könnte wirklich ein Hinweis sein, aber das kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich habe mich gerade überlegt, ob das hier so. Also es sind Musiker, den kennen wir auf jeden Fall. Ja. Das ist der klassische Riege, sag ich mal. Also als Rock oder genau, Pop, als genau. Rock. Aus dem Rock. Aus dem Rockbereich. Ja. Welcher Jahrhundert? Rock. Letztes. Jahrzehnt. 80er, 90er. Frag doch mal. 70er. Nein. 80er. Nein. 90er. Nein. 2000er. Nein. 2010er. Nein. 60er. Ja. Was? Ja. 60er. Ui, 60er. Ui, ui. Wir finden uns in den 60ern. DDR. Nein. Westen. Nein. Deutsch. Nein. Jetzt geht's aber amerikanisch. Los. Ja. Ja, nicht... Amerikanisch. Nee, nicht amerikanisch. Englisch. Also Great Britain. Nein. Also die Nationalität des Musikers weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. So, okay. Aber er ist auf jeden Fall kein Amerikaner und kein Brite. Aber es ist wahrscheinlich demnach auch nicht so wichtig, was der ist. Naja, man kann drauf, dadurch drauf kommen. Er ist ein Mensch dieser Erde, der einfach das nur akzeptiert und wahrgenommen werden möchte. Ja. War es ein Australier? Nein. Keith Richards? Nein. Nee, Quatsch, der ist ja nicht Australier. Keith Richards ist ja von Dingens her. Von Rolling Stones. Du meinst bestimmt RCDC, ich meine Keith Urban. Nee, wie ist der? Carsten Knebel. Ist der nicht Australier? Nicole Kidman ist. Nicole Kidman. Kinoel Idman. Rühmcheck Adam. Also, das ist. Versucht erstmal das Instrument rauszufinden, vielleicht. Das Instrument, das hilft schon mal. Gitarre. Genau, das hilft schon mal ungemein. 69, das ist, finde ich, auch ein Hinweis. Kein Amerikaner, kein Engländer, kein. Das Bild hilft ja nicht. Ja, also. 60er Jahre. Ja. Hat was mit. Krasser Gitarrist. Ne, Hendrix oder was? Der ist Engländer, nein. Nee, der ist Amerikaner, nein. Army. Ja, aber ich habe gesagt, kein Amerikaner. Hendrix nicht. Nein. Oh. Ist schwer. Das ist, wird aber trotzdem als einer der Besten mitgehandelt. Spuckethead. Alter, du bist wirklich Smith, oder? Buckethead. Buckethead. Jetzt, wenn du jetzt noch Les Claypool sagst, knall ich dir eine. Huck. Huck war's. Puck? Huck. Nee. Auch nicht Matt. John Cena. Ist ein ist so südamerikanisch. Spielt aber mehr Harfe, gell? Südamerikanischer Gitarrist. Südamerikanisch. Ach, oder Santana. Santana, genau. Ich auch Santana. Ah. Santana ist was passiert auf der Bühne. Oh. Der war gefangen in Santanamo. Nee, da war auf jeden Fall aber gefangen. Da hatte er war gefangen. Gekifft. Also er war in was da gefangen. Da hat Drogen genommen. Der genau. Und da hatte er Angst, dass irgendein Monster auf die Bühne kommt in Form von einer Gitarre. Nee, aber das ist schon ganz gut. Was, Drogen ist gut? Drogen ist gut und auch... Das kann man ja nicht sagen. Drogen sind nicht gut. Also eine Horror, Leute, das ist überhaupt nicht gut. Fangt mit eurem Leben was an, werft es nicht weg. Nee, aber der hatte Angst vor irgendwas. Der hatte so einen Trip. Ja. Einen Trip hatte er. Genau. Einen Horrortrip. Richtig. Krass. Ach, heftig. Das wusste ich nämlich nicht zum Beispiel. Und dann ist was passiert? Er ist Das ist nicht die Frage, die es für euch noch zu klären gibt. Er ist nicht klargekommen. Ja, und, richtig. Lesen wir mal die Karte, bitte. Hat nichts mit einem Affen zu tun. Auf der Karte ist ein Affe, der eine Trommel spielt. Ungebändigte Angst. Da hat er so eine Angst, dass er das Konzert abbrechen musste frühzeitig. Nö. Er hörte die Trommeln und blickte auf das Tier. Oh Gott, hilf mir, dachte er nur. Wo guckt ein Gitarrist hin? Auf die Gitarre. Mhm. Und hat, jetzt weiß ich's. Der hat mit seiner Gitarre gedacht, das wäre eine Schlange. Und weißt du's? Hat die gespielt wie eine Schlange, so. Hat die gespielt, als wenn es eine Schlange wäre, die Feuer spuckt oder so, ne? So war das ja, so. Der Rest irgendwie nicht, so. Aber er hat wirklich gedacht, seine Gitarre ist eine Schlange und er spielt aber die mit der Schlange. Ja, die Story kenne ich. Ey, die Story kennst du nicht. Die ist mir wieder eingefallen jetzt, ja. Stark. Die kenne ich wirklich, die kenne ich wirklich. Krass. Santana, der seine Gitarre spielte, als wenn es eine Schlange wäre, weil er auf Drogen war. Ein Gitarrist spielte ein Konzert unter Drogeneinfluss. Aufgepeitscht durch den Rhythmus der Band. Deswegen, das ist das mit den Trommeln, weißt du? Mhm. Durch den Rhythmus der Band begann er zu halluzinieren. Er glaubte, anstatt seiner Gitarre eine lebendige Schlange in den Händen zu halten, die ihn angreifen wollte. In Panik versuchte er, sie zu bändigen, was sein Publikum so nicht bemerkte und als geniales Gitarrenspiel interpretierte. Das klingt eigentlich nach einem Helge Schneider-Konzert. Egal. Ja, auf jeden Fall. Als er einige Zeit nach dem Auftritt wieder ganz bei Sinnen war, berichtete er von seinem Erlebnis im Interview. Achso, in einem Interview von diesem Erlebnis. Gitarrist Carlos Santana erlebte diese Episode 1969 beim Woodstock Festival LSD im Blut. Das Konzert wurde gefilmt. Im Song Soul Sacrifice sieht man Santanas imaginären Kampf mit der Schlange. Und ich weiß, was ich mir heute Abend angucken werde. Okay. Wenn ich nach Hause komme. Das will ich mir auch mal angucken, ja. Wisst ihr, woher ich das wusste? Mein Vater, der hat viel Santana gehört. Geil. Achso, ja. Ja, sehr viel. Sehr viel Amerika, so auch hier Buena Vista Social Club und so. Ja. Ganzen spanischen, kubanischen Zeug. Naja, es ist auch eine Gitarrenspielweise, die manchmal ganz schön böse ist. Also heftiges Zeug. Gut, dass er nicht die Schlange mit deiner Schlange verwechselt hat, gell? Ja, auf jeden Fall. Wenn sie noch gespielt hat. Gibt's von Santana eigentlich auch irgendwie ein Weihnachtsalbum? Santa, ne? Satana. Okay, jetzt überlege ich gerade, was ich jetzt nehme. Ich finde gerade die Musikedition echt gut. Ey, die Geschichte war geil. Ja. Die Story war cool. Mit der Snake. Ich nehme aber trotzdem nochmal Mittelalter. Ich habe nochmal Bock auf Mittelalter. Ich stelle mich mal hier hin, like so. Bevor wir das jetzt verschmähen noch hier am Ende. Oh, Baby. Na klar, habe ich die Story schon mal gehört. Oh. Die war ganz weg. Also ich kannte die jetzt mal nicht, vor Abwechslung. Okay. Also mit Jackson war auch heftig, ja? Mit der Pepsi da, Werbung da oder was das war. Coca-Cola. Pepsi. Ey, das ist der große Wagen. Echt? Ja. Ja. Guck mal, das ist der große Kiel. Das wäre geil. Guck mal, das da oben, das ist der große Penis. Robert, was machst du da? Pinkel. Like. So. Like so. Like so. So, Peter liest sich gerade ein. Oh, die. Was der letzte Story des Abends sein wird. Nee, die vorletzte. Ja, die vorletzte. Noch eine. Ja, die vorletzte. Ich guck mal auf die Batterie. Ja, haben wir noch zwei Striche. Wir sind bei 2,5 Stunden. In Jakob. Optimal. Die große Dorfschönheiten Gartenfete. Optimus Prime. Optimal Prime. Okay, gut, alles klar. Wir sind jetzt wieder im Mittelalter. Jawohl. Zweierlei Maß. Georg. Es geht um Bier. Nicht so ganz. Georg ließ sein Leben dafür, dass er den Fürsten beleidigt hatte. Hugo tat dasselbe und wurde mit Gold belohnt. Okay. Also einer tot, wegen seiner Äußerung. Der andere die gleiche Äußerung, aber kriegt Geld dafür. Ja, also ich würde jetzt mal anfangen, Richard, und das lösen. Gerne, lösen wir. Der eine, Protest weglegen. Der gestorben ist, ja. war ein einfacher Bürger oder vielleicht auch ein Bauer, sag ich mal. Also auf jeden Fall jemand von einfacheren Stand als der König. Der andere war der Hofnarr. Ist jetzt so mein erster Gedanke. Der belohnt wurde, war der Hofnarr. Also das ist schon mal richtig, ja? Ja. Das ist eine gute Philosophie auch. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Was haben die gesagt oder worum ging es so grob? Oh, das ist schwierig. Also es ist schwierig drauf zu kommen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist da noch ein Hinweis drin. Warte, lass mich noch mal lesen. Zweierlei Maß. Er hat auf jeden Fall den Fürsten beleidigt. Das klingt wieder nach Kontextualisierung. Ja. Georg ließ sein Leben dafür, dass er den Fürsten beleidigt hatte. Hugo hat dasselbe, tat dasselbe und wurde mit Gold belohnt. Na, pass auf. Der Erste, das fand ich gut, was du gesagt hast. Ich glaube, der Erste hat ihn beleidigt. Mhm. Hat das ernst genommen, der Fürst. Hat ihn dafür auch hingerichtet. Ja, der war halt einfach und der andere hat ihn dann auch beleidigt. Hat es aber mehr so als ein Schauspiel über sich und drüber lustig machen. Mhm. Und deswegen wurde er dann nicht bestraft. Und dann hat es dann auch gefeiert, dass er den Toten jetzt sozusagen immer nachmacht. Okay, komm, wir lösen es auf. Das ist absolut richtig, jetzt auf den genauen Fall zu kommen. Warte mal, lass mich wenigstens noch mal einen Guess. Finde ich schon wieder. Ich würde sagen, wegen zweierlei Maß hat das vielleicht irgendwas mit einem Maß zu tun. Damals hat der Fürst ja beispielsweise auch in seiner Stadt die Maße festgelegt. Ich glaube, da konnte nee, darum geht's nicht. Okay. Geht nicht um Maße. Der Inner hat sich so darüber nochmal lustig gemacht und es hat ihm dann gefallen. Ja, gut, Hofnarren durften das ja auch. Also die waren da quasi bezahlt eigentlich dafür, Kritik zu üben, wenn du es so nimmst. Genau. Auf eine lustige Art und Weise. Hm. Okay, gut, ich löse auf. Georg hatte seinem Fürsten ins Gesicht gesagt, dass dessen geplantes Friedensabkommen mit einem politischen Gegner unsinnig sei. Da den quasi offen kritisiert für sein Friedensabkommen. Mhm. Der wütende Herrscher ließ den Kritiker sofort hängen. Als Hugo das Vorhaben seines Herrn wenige Tage später ebenfalls als dumm hinstellte, tat er dies in seiner Funktion als Hofnarr in Form eines humorvollen Liedes. Da er über sogenannte Narrenfreiheit verfügte, nahm der Fürst ihm dies nicht übel. Wenig später erhielt Hugo seinen üblichen Jahreslohn. Da ist er, der Hugo. Ja, Hugo. Daher kommt es auch mit Narrenfreiheit, ne? Hm. Also, Peter, willst du noch eine nehmen? Ja, komm. Weil das war jetzt eine kurze. Aber wieder so Wissen. Das war jetzt wieder, ich hab's einfach gewusst. Ja, dein historisches Wissen macht mich ein bisschen fertig, deswegen kommt nochmal Musik. Historisches Wissen 73. Nee, wie war das? Ich habe Beton 74. Ja, wir müssen mal was ganz anderes nehmen, so was richtig Sinnloses. Es gibt auch eine Edition so mit richtigen Crime-Fällen, so was halt auch richtig so Crime. Ich würde gerne mal momentan die Uni-Edition. Ich würde sagen, wir spielen die zwei aber erstmal durch. Ja. Und dann hören wir uns den nächsten. Na, gerne. Weil. Nee, die müssen wir erstmal wissen. Geht, wissen wie? Oh Gott. Oh Gott. Was hast du? Eine Musik-Edition hast du genommen, ne? Okay. Gut, den kenne ich auch nicht, den Musiker. Hättet ihr es gewusst? Also, der letzte Kontakt. Okay. Klingt nach... Nach Alien-mäßig, Alien, gell? Ja. Auch der sieht auch so ein bisschen aus wie Voldemort, ja, gell? Ja. Mit roten Augen. Voldemort. Der sieht aus wie meine Ethiklehrerin. Stark. Starker Vergleich. Es ist auf jeden Fall Musik nach wie vor, gell? Also das Bild ist total irreführend, kann ich euch schon sagen. Mhm. Der letzte Kontakt. Der Grund für seinen Tod war schnell gefunden. Diagnose falsch verbunden. Pass auf, der hat irgendwo angerufen, hat irgendwo was geklingelt, ist eine Bombe hochgegangen, war tot. Nee. Der Grund für seinen Tod war schnell gefunden. Diagnose falsch verbunden. Der letzte Kontakt. Da geht's um Elektrizität. Das ist ein Grund. Ja. Der letzte Kontakt, ja. Oh. Da geht's um Elektrizität. Bombe. Ich habe ja schon gesagt, das Bild ist irreführend. Naja. Ah, deswegen ist das Bild auch drauf, gell? Damit man nochmal so ein bisschen auf die falsche. Springen. Wir sind noch wieder bei Musik. Bei Musik so mal. Ich dachte, wir sind auf dem Bau. Bau-Edition. Die machen wir. Wir machen die Dorf-Edition. Ich hätte ja wir gerne eine Dorf-Edition wir gehabt. Wir machen ja schon die Fast-Food-Edition hier. Fast-Food ist gleich die nächste Kette. Genau. Einfach nur einen Apfel verkauft. Stranger Burgers und Fast Food. Apfelverkauf. Einfach nur ein Apfel verkauft. In einer Burger-Verpackung. Ja, schnelles Obst. Hier, nimm Apfel. Geht aber nicht um jemanden, der auf der Bühne steht. Doch. Okay. Der letzte Kontakt. Der Grund für seinen Tod war schnell gefunden. Diagnose falsch verbunden. Das Mikrofon war nicht geerdet. Könnte ich mir vorstellen. Der Ansatz ist gut. Erdung, nee. Damit hat es jetzt nichts zu tun. Okay. Aber es hat was mit dem Mikro zu tun. Mit dem Mikro? Den Hinweis gebe ich. Das war... Pass auf. Die haben einfach ein krasses Notstromaggregat ans Mikrofon angeschlossen. Nee, das nicht. Da kannst du dich noch an unseren Kick erinnern, wo wir so unter Spannung standen. Alter, das war eine Scheiße, ey. Da musst du sofort dran denken bei dem Fall. Ja, ja. Also hat er einen tödlichen Stromschlag über das Mikrofon bekommen. Ja. Richtig? Die Person. Ist das eine Person, die man kennt oder einfach irgendein Musiker? Also ich kenne den nicht, den Musiker. Da kenne ich ihn auch nicht. Also ich habe den Namen noch nie gehört, aber vielleicht kennst du ihn. Ich weiß nicht. Nee, ich kenne nicht. Friedrich Kritzwirny. Nee, der hat es nicht. Der hat es doch eigentlich schon. Der hat einen Stromschock bekommen, ja. Warum? Das ist das Wichtige. Ich lese nochmal vor, das könnte einen Hinweis geben. Weil nass war, der letzte Kontakt, der Grund für seinen Tod war schnell gefunden. Diagnose falsch verbunden. Ja, ja, die haben das irgendwo reingesteckt oder irgendwo reingesteckt, wo es ordentlich was drauf war. Dann. Die haben einfach die. Starkstrom irgendwo. Genau. Haben es am Backofen angeschlossen, das Mikrofon. Das war kein Starkstrom oder sowas, nee, damit hat es nichts zu tun. Ja, vielleicht sagen. Jetzt sind so eine Phantomspeisungsscheiße oder so. Nee, das ist auch nicht. Ihr seid echt gerade zu kommen. In dem Fall ist es echt banal. Dann wieder. Also, woher der Strom kommt. Sie haben halt einfach das ins falsche Loch reingesteckt und dann war da Strom drauf und dann gab es eine. Ja, also mit diesem Fallstecken, das. Falschstecken. Es ist nicht direkt das. Also, das Mikro war beschädigt, einfach. Also dieses Falschstecken würde ich glaube, das bringt euch auf die falsche Spur. Auf die falsch gesteckte Spur. Jetzt habe ich mal in die Flasche geschaut, wie spät das ist. Ist falsch verbunden. Ja, aber falsch verbunden. Aber ich hat ja auch, was mit Zusammenstecken zu tun. Ich sehe auch gerade, um diese Verbindung geht es auch gar nicht so richtig. Das habe ich mir gerade auch ein bisschen zusammengereimt. Okay. Ich ein bisschen zu schnell gelesen. Nee, es geht gar nicht um dieses falsch verbunden. Ja. Da darf er, glaube ich, doch nicht so viel Wert drauf legen. Ich fand es eigentlich einen guten Hinweis, aber ich glaube, es führt doch auf die falsche Pferde. Ja, also es hängt auf jeden Fall mit dem Mikro zusammen, um das mal zusammenzufassen. Ja, hat über das Mikro einen Stromschlag bekommen. Und woran lag es jetzt? Warum hat er diesen Stromschlag bekommen? Dann geht's. Regen ist gut. Ja, aber Feuchtigkeit im Spiel. Genau. Habe ich doch gesagt, es war nass, das Mikro. Ja, ja, das Mikro hast du gesagt. Das Mikro war aber nicht nass. Nein, der Kabel Mensch war nass. Das Kabel war nass, genau. Ach so. Kabel war nass. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ja. War das beschädigt, das Kabel? Ja. Okay, und da stand in der Pfütze. Okay, genau. Das Kabel war in der Pfütze, es war ein Open Air. Mhm. Ein Rocksänger trat zu Beginn des Auftritts ans Mikrofon. Er hatte kaum den ersten Ton gesungen, als er ruckartig zurückgeworfen wurde, sich mit dem ganzen Körper verkrampfte und tot auf den Boden fiel. Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass der Sänger über seine Lippen einen Stromschlag vom Mikrofon bekommen hatte. Er war versehentlich mit einem defekten Kabel verbunden gewesen, sodass sich die Stromspannung auf seinen Körper übertragen und ihn getötet hatte. Der Gitarrist Leslie Harvey starb 1972 auf diese Weise während eines verregneten Open-Air-Auftritts. Die Wirkung des Stroms wurde dadurch verstärkt, dass die Bühne nass war. Okay, krass. Also war sagt wirklich, mir aber nichts, der Musiker. Nee, also mir auch nicht. Leslie Harvey. 1972. Keine Ahnung. Also war wirklich defektes Kabel, habt ihr richtig rausgefunden. Und dann nasse Bühne, Open-Air. Und dann zack, Strom übertragen. So, Richie hat noch eine Karte. So, meine Damen und Herren, und wir betreten damit heute die letzte Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Richard, hau rein. Jo, dann nimm mal den schwachen Abgang. Okay. Das passt ja ganz gut. Das passt euch gut. Das ist verdammt lustig. Mir mal zu gemütlich. Ey, der Fall heißt wirklich schwacher Abgang. Ja, da mache ich dir die Musik-Edition jetzt mal zu. Sehr interessant. Oh. Was war das für ein Brummer? Das hier ist ein Brummer. Entschuldigung. okay, krass. Ist eigentlich ganz schön. Meine werden immer so schnell erraten. Ja, also aus dem Mittelalter. Also Vorsicht mit defekten Kabeln, Leute. Ja. Immer die Kabel überprüfen. Und aber ich erinnere mich, ey, dieser Auftritt mit diesem elektrischen Scheißmikrofon. Wir haben ja auch schon oft in die Lippe was reingekriegt. Ekelhaft. Weil das war echt unangenehm. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren immer am Mikro, haben gesungen. Ja. Und ich singe mit Lippenkontakt. Also ich habe immer Lippen dran. Und dann kriegst du regelmäßig immer so einen kleinen Schock, weißt du so. Ja, ich sogar einen Zahn, weil der Zahn ja feucht ist. Hm. Und dann merkst du, wie der so, der Zahn kann ja nicht geschockt werden, aber du merkst das halt, wie das einfach im Mund zieht. Gott. Gut. Ekelhaft. Leute, last but not least kommt dieses Thema schwacher Abgang. Ein winziger Fehltritt kostete Vitus das Leben. Das ist unser letzter Fall. Vitus. Entschuldigung. Okay. Also, schwacher Abgang. Ich respektiere jeden Menschen. Ein winziger Fehltritt kostete Vitus das Leben. Das Leben. Okay, das Bild ist 100 pro wieder irreführend, vermutlich. Auf dem Bild sieht man einen Ritter, der an den Abgrund läuft. Er hat quasi die Kante nicht gesehen. Hat es was damit zu tun? Fehltritt, denke ich jetzt auch dran, dass er sich am Hof irgendwie falsch verhalten hat. Von der Etikette her. Das ist kein schlechter Gedanke, Peter. Dass er da Etikette nicht... Etikettenschwindel betrieben hat. Ja, oder das könnte auch sein. Also hat es was mit Hofetikette zu tun? Also da muss ich ganz klar sagen, nein. Okay. Der ist aufs Pferd steigen daneben getreten. Das ist auch eine gute Idee. Und hat dann eine vom Pferd eingeschenkt gekriegt. Brillant formuliert, aber nein. Okay, brillant. Okay, trotzdem die Frage, hat es was mit dem Abgrund zu tun? Nein. Okay, gut. Nur um sicher zu gehen, nicht, dass es doch... Hat es was mit menschlichen Abgründen zu tun? Nein. Nein, das ist eine Nuss, ja. Ist auch eine Treppe runtergefallen? Ist der Wecker gestellt? Keine Kraft mehr am Bein. Ist der Wecker gestellt, Robert? Nee. Ist der Wecker gestellt? Nee. War er vielleicht schwach auf den Füßen? Ist die Treppe runtergestürzt? Wecker. Schwacher Abgang? Wecker ist gestellt. Nee. Schwacher Abgang. Ich hab gerade gedacht, ob der schwach auf den Füßen war, weil die Treppe runter ist runtergeflogen, weißt du? Vielleicht ist der einfach schon alt gewesen. Irgendwie. Schwach oder krank? Nee. Und nochmal ein winziger... Ein winziger Fehltritt. War das ein Kind? Kostete Vitus das Leben. War das ein Kind, Vitus? Nee. Okay. Der ist ins Wasser gefallen und kann nicht schwimmen. Nochmal anders, muss er anders formulieren. Er kann nicht schwimmen und ist ins Wasser gefallen. Der war gut, oder? Kann ich so nicht beantworten. Ein winziger Fehltritt. Müsste ich Jein sagen. Okay. Also da konnte nicht schwimmen. Ja. Es hat was mit Wasser zu tun. Ja. Okay. Ist er über Steine gelaufen? Über Steine gelaufen, die waren ein bisschen glitschig. Und ist abgerutscht. Und ins Wasser gefallen. Okay, das trifft es noch nicht ganz. Jein. Jein. Er hat sich den Kopf aufgeschlagen an den Stein. Weil auf den Stein ausgerutscht ist. Wollte der das Wasser überqueren? Winziger Fehltritt. Nein. Okay, jetzt habe ich gerade an so eine Brücke gedacht oder sowas. Aber man muss ja was Winziges. Ja, winzig. Winzig. Das finde ich auch geil. Ach, das soll auch Wasser sein, ne? Ich dachte, das Ganze wäre ein Abgrund, ja. Ich dachte auch hier so mit Spikes. Könnte auch Öl sein. Wenn du genau hinguckst, könnten es auch winzige Spermien sein, ja. Was? Der ist ins... Es könnte auch Öl sein. Nee, Öl ist nur ein Spaß. Ach so. Ein winziger Fehltritt. Vielleicht... Ist das winzig richtig? Vielleicht? Ja. Ja, okay. Vielleicht zugefrorener See? Das ist keine schlechte Idee. Nee, Gedanke ist gut, aber nee. Es war Grundgedanke, ein Tipp von mir, ist allgemein gut. Was? Allgemein gut? Grundgedanke von euch ist allgemein gut. Ach so. Du, mehr sag ich auch nicht. Der war schon viel. Grundgedanke. Ach, fucking Barbarossa, Mann. Oder? Nein. Der Blick. Okay. Der ist doch auf dem Weg zum Kreuz. Ah, ne, der ist ja nicht Vagos oder Vigos. Vitus. Es ist Vigo. Es ist Vitus. Also, es hat was mit Wasser zu tun. Das haben wir auf jeden Fall. Der ist ertrunken. Ja. Okay. Okay, winziger Viertritt. War es ein Fluss? Nee? War, also für einen Podcast kann Kopf man, zu schütteln bringt nichts. Kann man, ja, warte mal, das kann ich ja nicht so einfach beantworten. Ach so, okay. War es ein Bach? Also, ja, trifft es ein Bach, okay. Okay. Deswegen winzig, das muss ja irgendwas Kleineres sein. Deswegen sage ich ja auch Kopf schütteln, weißt du, ich kann es nicht beantworten. Fluss, ach so, okay. Also Bach trifft es, ja. Aber der war betrunken, oder? Nee. Okay. Nur Alkohol. Nur Alkohol. Heute ist übrigens allgemein wichtig, nicht so viel Alkohol trinken. Bisschen, aber nicht so viel. Der ist auf jeden Fall ertrunken, das hat man ja festgestellt, gell? Ja. Oder? Das stimmt. Ja, okay. Da ist was dran. Das Pausen, ey. Ding, und wir sind doch falsch. Nee. Okay, also der wollte den Bach überqueren? Fragezeichen? Ja. Ja. War eine Brücke im Spiel. Lass ich so mal gelten. Also Brücke, nee. Nee. Das davor war schon ganz gut. Auf dem Floß, auf eine Fähre aufgestiegen? Nee, das davor war schon gut. Was? Da wollte den Fluss überqueren? Oh ja. So nee, aber man überquert einen Fluss auch auf einer Fähre. Nee. Auf einer Fähre. Sphäre, ja, aber meint so ein Floß oder was? Ein Floß oder? Halt. Ach so, nee, das gab es nee, damals nee, auch schon. Nee. Das hat er nicht gemacht. Nee. Der wollte guckt, quer, das, guckt euch das Bild nochmal an. Der wollte quer rüber, ja? Wie das hier. Bild ist gar nicht schlecht. Ah, der sieht das einfach nicht. Der hatte Helm an und hat das nicht gesehen. Hm. Und ist dann reingeplumst. Ja. Und ist gestorben. Hm. Weil er eine schwere Ritterrüstung anhatte. Das ist nicht gut. Schwimmen kann. Das ist gut. Nee, und die hat ihn auf den Grund gezogen. Ja. Und damit ist... Der hat quasi einfach durch das Visier den Fluss nicht gesehen. Genau. Ja, oder war der nachts unterwegs? Alles richtig. Sehr war der gut nachts unterwegs? Auch. Ja. Okay. Es fehlt noch so ein bisschen die Ausgangssituation. Da musste pullern. Und warum der losgegangen ist. Da musste pullern. Pullern klingt gut? Nee. Das klingt wirklich gut, aber... Nee. Der hat ja das Schwert in der Hand. Mhm. Ist da was auf den Grund gegangen? Hat er gedacht, zu werden beobachtet? Das ist sehr gut. Diesmal? Das ist ein Speer. Das ist fucking Speer. Nee, Peter war schon gut. Also der ist Geräuschen nachgegangen. Ja, das ist es. Also er hat versucht, irgendwelche Leute zu verfolgen. Das ist es. Sehr gut. Und ist das dadurch dann... Okay, krass, dass das Bild mal hilft, ey. Ich habe immer gesagt, da guckst du jetzt nicht hin. Bei mir ist immer irgendwie so einfach. Stell es mal vor. Findest du einfach, fand ich jetzt nicht. Ja, meine Karten, einfach, ja, die jetzt war jetzt nicht ganz so. Der Ritter Vitus hielt in voller Rüstung am Eingang seines Herrenlagers Wache. In der Nacht hörte er ein Geräusch und drang mit gezücktem Schwert in den nahen Wald ein. In den nahen Osten ein. Um dessen Ursprung zu ergründen. Dabei rutschte er aus und stürzte in der Länge nach in einen kleinen Weiher. Weiher, okay. Also Bach hat es dann schon eher getroffen als Fluss. Aufgrund des hohen Gewichts seiner Rüstung konnte er sich weder aus seiner eigenen Kraft erheben, noch auf dem Rücken drehen. Er ertrank in kaum 30 Zentimeter tiefem Wasser. Krass. Das ist grausamer, schlimmer Tod eigentlich. Ja. Heutzutage brauchst du keine Rüstung, da musst du nur betrunken sein und ertrinkst in der Pfütze. Scheiße. Gab's ja auch alles schon, gell? Ja, Wahnsinn. Krass. Also sehr interessante Geschichte, also. Da hilft keine Rüstung, ne? Okay. Kannst du nur Aquaman sein. Gibt Dinge, die vor denen schützt nicht mal eine Rüstung. Ja. Abgerüstet, Fettstift. Da ist die Rüstung auf einmal die tödliche Falle. So, it's a trap, meine Damen und Herren. Wir haben heute 11 Geschichten gemacht, 11 Black Stories gemacht. Da können wir noch 100 Karten habe ich insgesamt. Da können wir noch ein paar Folgen machen. Also, kleines Feedback, mir hat's gefallen. Ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, was Rich dazu sagt. Ich fand's brutal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde nochmal an die Zuhörerfrage erinnern. Ja, genau. Löst du jetzt auf? Ich würde auflösen. Ja, löst bitte auf. Noch warten? Nee, wiederhol bitte nochmal deine Frage. Also, die Frage war, was tritt ein oder... Was ist, wenn Intelligenz und Stärke im richtigen Moment zusammentreffen? Dann heißt man Ricard. das tut mir schmeicheln. Aber dann bist du einfach Boss. Ach so, okay. Also das Naheliegende, wie bei der Karte eben, ja, mit der Rüstung, ist manchmal das Wahre. Okay. Ihr Jonathan Freaks. Und seien Sie das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Back in Black. Der war übrigens auf der Comic-Con in Stuttgart. Ja, Jonathan stimmt. Jonathan Freaks habe ich gesehen. Ja, stimmt. Ja. Back in Black. Soll nicht schlecht. Und ich glaube, in Düsseldorf sind sie vielleicht dran, Schwarzenegger zu kriegen. Was? Ja. Eieiei. Hier kommen ja gerade Breaking Flashy News auf. Flashy, flashy. Back in Black. Ja. I hit the sack. The Dutch ain't hiding that back. Also Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ein bisschen Hunger bekommen. Ich glaube, ich werde mir noch einen Doppelhopper holen. Auf jeden Fall. Doppelhopper geht auf jeden Fall. Habe ich Bock? 12 wie vielleicht mal fragen, ob die noch rauskommt. Na, also ist ja auch erst um 11. Stark. Schön upside down Burger. Da machen wir jetzt noch. Da machen wir. Da forzen wir jetzt noch mal richtig schöne McDonald's und das ist gut. Was sagen? Meine Damen und Herren, let's wrap it up. Cocaine is a hell of a drug. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Abend. Wir lassen ihn jetzt gemütlich ausklingen. Männer, ich verabschiede mich. Tschüssi. Genau, und denkt an die Vorschläge für die neue Rubrik. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne an uns. Die Dorfschoenheiten @gmail. Nee, Quatsch. @gmail.com. Das ist der Robert. Weil Robert das immer so häufig sagt, weiß ich immer nicht, wie es heißt. @gmail.com. Also, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Ich fand diese zwei Editions auch sehr passend und cool. Also, sehr gut ausgewählt, Robert. Vielen Dank. Und ich bin selbst noch am Überlegen, was für eine Rubrik das werden könnte. Vielleicht spielen wir auch mal was anderes. Auch wenn ihr Vorschläge habt für andere Spiele, die Podcast geeignet sind. Die sollten natürlich viel über Kommunikation funktionieren. Das ist ein wichtiges Kriterium, dann gern auch an uns schicken. Ja, ich fand's super geil. Danke, Richie, dass du dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wir bedanken uns bei Richard, der in der zweiten Folge in Folge. Was? Sehr gerne. Nee, der in zwei Folgen in Folge am Stissel war und uns enorm bereichert hat. Du bist jetzt der häufigste Gast. Der häufigste Gast, ja. Ich fühle mich auch wirklich geehrt und meine letzten Worte sind von Richard quasi. Ja, ihr seid alle meine Neighbors und denkt immer dran, the man. The man Philosophie. Das ist so ein bisschen wie dazu später mehr. Und also es ist einfach Richards Trademark mittlerweile. Stimmt. The man, ja. Ja, okay. Bald wird es auch T-Shirts geben, Schweißbänder und so. Farbige Neon-Caps wie aus den 90ern, 80ern. Schweißbänder bin ich stark. Ja, komm wieder raus, ja. Handyhüllen fürs 3310 kommen raus bald. Das ist the man's word. The man's word. The man. Well, it wouldn't mean nothing. Okay, Leute, hat Spaß gemacht, also vielen Dank nochmal. Schlaft gut. Ich hole mir jetzt einen Doppelhopper. Doppelhopper. Von Whopper. Inspiriert. Whopper.